hört den einzigen Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläums-Ausgabe, Folge Nummer 142. Stimmt das? Ja, stimmt. Tja, gar nicht schlecht. Ganz gut geraten. Mit Dennis Mohrhardt. Und Renke Brun. Grüß Gott. Hallo. Ja. Salzstangen. Geil. Jetzt habe ich natürlich verpeilt, wie ich ja sonst, sage ich ja immer den Titel noch, also den ausgedachten Titel der Folge noch. Der sich dann nirgendwo mehr wiederfindet später. Das ist das Lustige, ja. Gut, dass du die Witze erklärst, die wir machen. Das, dann werden sie noch lustiger. Das ist genauso, wie man, wenn Kinder irgendwie was malen oder irgendwie mit einem Ball gegen die Wand werfen oder so, dann kommen Erwachsene ganz oft an, auch gerade Eltern, und sagen, hier, mach doch mal, probier das doch mal so. Guck mal, Mama möchte dir erklären, wie du noch schöner spielen kannst, wie du noch mehr Spaß beim Spielen hast. Das ist auf jeden Fall ein ähnliches Mindset. Kann man auch wieder TikTok-Videos machen. Dann muss man bloß die Uhr muss groß genug sein, die man trägt. Der Titel wäre aber gewesen, wo ist Lieutenant Commander Jansen? Okay. Weißt du's? Ich weiß es nämlich nicht. Nee, wer ist denn dieser Jansen überhaupt? Du kennst Lieutenant Commander Jansen nicht? Nein. Chef, Dennis. Ja, gut. Ich dachte, der wäre im Bau, aber heute habe ich wieder irgendwie Nachrichten gelesen, die er nicht abgeschickt haben muss, aber zumindest irgendwie, also geht es also in seinem Namen. Ich blick nicht mehr durch. Sollte ich mal ins Gefängnis kommen, dann werde ich definitiv einen mir vertraute Person damit beauftragen, Briefe, der ich der Person sende, lautstark zu verkünden, also einen Twitter-Account in meinem Namen zu führen, mit meinen Shitposts aus der JVA. Aber das kannst du doch selber machen aus der JVA. Da hat doch jeder ein Handy, der was auf sich hält. Ja, aber wenn ich aus der JVA twitter, ist doch das Erste, was ich hier mache, ist doch bei mir in der Zelle nachzugucken. Ich habe schon so viele TikTok-Livestreams aus dem Knast gesehen, Dennis. Also. Nee, aber ich fände es viel lustiger, wenn ich einen Shitpost ausschreibe und der so 4 Tage später erst online erscheint. Und das Beste ist, weil ja die ausgehende Post kontrolliert wird, dieser Shitpost von der Anstaltsleitung auch gelesen wird. Nein, wenn du es hier mit dem Rechtsanwalt rausgibst, dann nicht. Nein, ich möchte, dass er gelesen wird. Ach so, okay, ja gut, dann kann ich dir nicht... Dann ist uns allen nicht mehr zu helfen. Wenn Bürokratie, dann richtig. Was ist das Letzte, das du von ChatGPT hast schreiben lassen? Noch nichts. Ich verstehe tatsächlich den Reiz daran nicht. Ah, das ist einfach lustig. Das ist lustiger Zeitvertreib. Man stellt dem Ding halt Fragen. Also für die, die es nicht wissen, das ist so ein AI-Tool, das irgendwie öffentlich zugänglich ist, nur für Privatbenutzung zur Forschung, heißt es so schön. Natürlich, und das ist deshalb eine textbasierte AI, dem stellst du Fragen und dann antwortet der. Aber du kannst ihm alles sagen. Du kannst sagen, also ich habe von Leuten gelesen, die lassen jetzt bei Meetings immer so eine hier Transkript-Software mitlaufen und schmeißen die dann in ChatGPT und sagen ChatGPT dann, bitte mach mal eine Zusammenfassung mit den Hauptpunkten und den wesentlichen Aufgaben oder an wen sie verteilt wurden oder so. Und das macht ChatGPT dann mit sehr, sehr geringer Fehlerquote, was total bizarr ist. Ja, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass beeindruckend. Ich finde einfach tatsächlich, dass das Spannende an ChatGPT ist eigentlich, wie selbstsicher das Ding ist, Bullshit zu labern. Ja, genau. Das ist auch so ein Punkt, das stimmt. Auf der Oberfläche musst du leicht kratzen und merkst du, das ist einfach Unsinn, was der quatscht. Aber er erzählt das mit einer Wahnsinnsüberzeugung. Ja, also was heißt Unsinn? Das ist halt alles so, das ist so wie Horoskop, sagte Hilke. So. Das ist so wie Horoskop. Es trifft alles irgendwie so ein bisschen zu, aber ist auch leicht daneben. Damit man es halt irgendwie schafft. Sehr interessant, weil ich habe das Ding mal Wrestling-Promos schreiben lassen. Das funktioniert halbwegs. Das geht, das kriegt das Ding irgendwie hin. Und zwar kann es sogar, wenn man dem sagt, mach mal so Wrestling-Promo Attitude-Era-Style, also Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre WWF, World Wrestling Federation, um ganz genau zu sein, kriegt das sogar hin, so Catchphrases zu benutzen, die damals benutzt wurden. Aber es verwechselt die Wrestler. Das ist auch sehr interessant. Ah. Und es sagt zu allen Leuten Brother, was eher so ein Hulk Hogan-Ding war. Der hat das aber über Jahrzehnte immer wieder gesagt. Genau. Aber ansonsten kriegt es halt schon halbwegs hin. Und ohne Kontext, ne? Ich habe jetzt dieses Ding nicht gefüttert mit irgendwie, weiß ich nicht, 20 Gigabyte an Wrestling-Promos aufgeschriebenen, sondern einfach so. Und ich habe ChatGPT auch mal eine Anmoderation für den Anycast schreiben lassen. Oh ja, wirklich? Ja, die trifft es sehr gut. Die ist hervorragend. Soll ich mal kurz? Ja, bitte. Okay, dann bin ich mal so. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Anycast, dem Podcast, der sich mit aktuellen Themen und interessanten Geschichten aus der ganzen Welt beschäftigt. In jeder Folge nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Welt der Nachrichten und Informationen und bieten Ihnen spannende Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche. Von Politik über Kultur bis hin zu Wissenschaft und Technologie. Bei Anycast ist für jeden etwas dabei. Unsere erfahrenen Moderatoren führen sich durch die Sendung und sorgen dafür, dass Sie immer auf dem Laufenden bleiben. Schalten Sie jetzt ein und lassen Sie sich von Anycast unterhalten und informieren. Wir freuen uns auf Ihre Gesellschaft, Ihr Anycast-Team. Na? Was hast du denn als Quest eingegeben? Bitte schreib eine Anmoderation für den Anycast-Podcast. Ja, du musst das, glaube ich, doch besser füttern nach dem Motto, hier, schreib eine Anmoderation für den Podcast, der sich um Heimatrecht, Bahn und Moral handelt. Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich nämlich rauskriegen wollte. Was das Ding weiß, über den Anycast weiß. Nee, was das Ding generell übers Internet weiß. Sehr viel tatsächlich. Es gibt tatsächlich Leute, es gibt da so ein Pseudo-Internet in dem Ding drin tatsächlich. Du kannst dort in dem Chat-GPT im Internet browsen. Das Ding kann auch so Linux, man kann Linux in Linux ausführen. Da Leute haben da sich ein bisschen raus experimentiert. Es kann aber kein Mathe, das Ding, gleichzeitig. Aber es kann PHP schreiben. Das kann es auch. Es ist so eine wilde Mischung aus, ja, aber es gibt da Internet. Aber ich würde mal wissen, du müsstest wirklich mal fragen, Anycast Podcast, Heimatrecht, Ding Sie. Ich glaube, der hat einfach nur Anmoderationen oder die Kategorien. Ja, klar, nee, das ist komplett, das hat man ja komplett gehört. Ja. Ja, das sind ja mehrere kleine und große Fehler drin, würde ich sagen. Wer sind denn erfahrene Moderatoren? Ich schreibe das mal zu. Habe ich schon gesagt, dass ich Salzstangen esse? Das ist sehr gut. Ich habe richtig, hatte so einen Jeeper auf Salzstangen und wir hatten welche da und die Tüte war sogar geöffnet. Ich habe jetzt nicht irgendwie Raubbau betrieben und einfach eine Tüte aufgemacht. Ich wollte gerade sagen, weil ich in Anlehnung an einen quasi Ding sie zu wir waren ja unterwegs und hatten wir auch Salzstangen gekauft. Wenn du die jetzt gefuttert hättest, dann wäre ich böse gewesen. Nein, die habe ich nicht. Nein, da haben wir keine Salzstangen gekauft. Das stimmt, Salzbrezeln. Da haben wir Salzbrezeln gekauft. Ja, ja. Nee. Es gibt übrigens, Dennis spricht gerade was an, wir waren wieder einkaufen. Ja. Wir waren mal wieder einkaufen, waren unterwegs, wir waren bei Ikea, wir waren bei Teddy und bei Kaufland. Und wir haben einfach mal, wie so unsere Art ist, einfach mal wieder mitlaufen lassen. Und das gibt's als Bonus, als kleines Weihnachtsgeschenk hinter dieser Folge. Ja. Deshalb kommen wir auch jetzt erst, obwohl es ja schon versprochen war für vor einer Woche. Die Folge. Ging aber nicht. Aus terminlichen Gründen. Aus terminlichen Gründen. Und Ralf will nicht, ne? Ralf traut sich nicht. Ja, aber das ist hat auch Gründe, weil wir sind hier zu klamaukig. Hat er gesagt. Ohne es gesagt zu haben. Verstehe ich nicht. Aber Dennis, dafür, dass du noch nie was mit ChatGPT gemacht hast, weißt du ziemlich viel drüber. Na, ich lese, was dass die Leute benutzen sie es, aber ich benutze gerade tatsächlich zum selben Ahnung. Ich habe gerade das eingeben, schreibe eine Anmoderation für den Anycast, den Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral, und es kommt nur generische Scheiße raus. Aber pass mal auf, du sagst jetzt, du liest darüber, aber ist es nicht das Austesten und rauskriegen, was ist das für ein Ding, womit habe ich es da zu tun, was macht das, ist es nicht viel interessanter, als was drüber zu lesen? Nein, es ist einfach ein sinnvoller Einsatz meiner Zeit. Das ist genauso, als wenn du sagen würdest, die Fernbedienung benutze ich nicht. Ich lese aber im Internet, wie sie funktioniert. Aber hey, was hat das mit einer Fernbedienung zu tun? Ich brauche es. Also, wenn du willst doch Fernsehen. Na, ja, genau. Wenn ich Fernsehen benutze, dann benutze ich die Fernbedienung. Aber möchte ich mir Texte generieren lassen? Nö, da habe ich keinen Bedarf für aktuell. Wieso? Warum das denn nicht? Das ist doch immer witzig. Nee. Der kann übrigens einigermaßen gut reimen, ne? Also Gedichte gehen. Ach so. Man kann auch Reimformen vorgeben. Ich lasse mir gerne Limericks schreiben, zum Beispiel. Na, ich bin ja eher am Ende überzeugt, dass AIs verboten werden, weil Ist einfach, irgendjemand wird es dann zu unheimlich und dann wird es verboten und dann schaukelt sich das so ab und wir steuern eher gerade in so eine reaktionäre Phase der Menschheit wieder rein. So, das kann's also lange nicht mehr dauern, da wird das auch wieder verboten, alles mit den Computern. Ich glaube, so. Die werden nicht verboten. Ich glaube, die werden nicht verboten, sondern wie immer werden die Privatreichen und Mächtigen sie einfach verbannen und sie nicht mehr anbieten auf ihren Plattformen. Ja, aber es wird sie geben. Du kennst doch auch jetzt den Hort der Freiheit im Internet. Der Stadtparlament von Bautzen. Twitter, meinst du? Ach so, ja, aber ist dasselbe. Ja, nachdem jetzt der große, was ist im Stadtparlament von Bautzen, will ich das wissen, was da passiert ist? Ich weiß nicht, ob es jetzt Bautzen war, aber ich habe es nur gerade im Tweet gesehen, dass die CDU, doch, ist der Kreistag von Bautzen. Die CDU hat einem AfD-Antrag zugestimmt, Integrationsleistungen für Geflüchtete zu streichen. Na, wenn es doch, da geht's doch um die Sache, da geht's doch nicht um die, was hat denn dort die Frau Petri mitzudönen. Ja. Und Scene. So, ach, der Hort der Freiheit, Twitter im Internet, genau. Also, was passiert denn da? Also, da ist ja jetzt alles wieder erlaubt. Meinungsfreiheit findet ja wieder statt. Ja, Jokes are legal now on Twitter, bis man halt sich über den großen Imperator lustig macht, dann hängt man plötzlich wieder. Bis man abfilmt und veröffentlicht, wie der große Imperator zusammen mit Dave Chappelle auf einer Bühne steht und 10 Minuten lang ausgebuht wird. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich auch mitbekommen. Der Typ mit dem kleinsten Schwanz der Welt. Ernsthaft. Boah. Das ist wirklich absurd. Es ist auch diese komplette Fehlen einer Wahrnehmung der Realität. Der ist nur am Kopen nur noch. Es ist wirklich komplett, komplett absurd. Also, um das mal zu sagen, für die, die sich mitbekommen haben, Dave Chappelle, ein Comedian, der durch ein letztes Netflix-Special Schlagzeilen gemacht hat, weil es transfeindliche Witze gab. Ich habe das nie gesehen übrigens. Ich kann es nicht so richtig beurteilen. Ich kann es jetzt nur so darstellen, wie ich es gelesen habe. Ich nehme mal an, da wird was dran sein. Die Frage ist dann immer, wie viel. Aber wird, also so, hat er gemacht, sind sich auch wahrscheinlich alle einig irgendwie. Der hat jetzt, warum, hat sich mir jetzt nicht erschlossen, hatte einen Auftritt in San Francisco in so einer irgendeiner Mehrzweckarena und hat dann Elon Musk auf die Bühne gebeten. Ich weiß nicht, was er damit erreichen wollte. Und Elon Musk wurde halt, und dann haben die so ein bisschen miteinander gequatscht. Und Elon Musk wurde halt, ein bisschen bejubelt, aber auch sehr stark ausgebuht. Und das haben Leute gefilmt und dann auf Twitter gestellt. Und diese Leute, die diese Videos auf Twitter gestellt haben, in den Hort der Meinungsfreiheit im Internet, die sind komischerweise gebannt worden. Ist das wirklich passiert? Ich dachte nur, das wäre ein Witz. Sind ja also Videos gelöscht ohne Ende, einzelne Leute sind gesperrt worden. Was für ein faschistisches Würstchen. Oh. Ja, Elon Musk ist ja gerade echt, man kann ja in Echtzeit beobachten, wie der quasi komplett nach rechts abdriftet. Ist ja doch schon lange. Ja, aber das ist, bisher hat ihn die Notwendigkeit wegen Tesla und Starlink war ja halt gezügelt. Da war die Notwendigkeit. Nee, das glaube ich nicht. Das ist, du hältst ihn für zu berechnend. Ich glaube, so ist er gar nicht. Ich glaube, der macht das vor allem, weil er von da Applaus kriegt. Und weil die ihn noch gern haben. Ja, das definitiv. Und das merkst du halt auch, wie selektiv das ist, weil der sich ja gerade als großer hier Covid-Kämpfer darstellt, nach dem Motto Prosecute Fauci als Pronomen. Wenn du, was, wo er dann aber stillschweigen sagt, ist, wo er quasi jetzt sagt, was hält er denn von der China-Snow-Covid-Politik? Da hält er sympathisch die Fresse. Warum? Naja, will ja noch Teslas in das Land verkaufen. Ist halt ein Hundesohn, wie er im Buche steht. Aber dieses Land hat aber scheinbar auch nichts anderes verdient als ihn. Und das werden sie auch nur durchlösen können durch Regulierung. Das ist die Einzige. Mal gucken. Ich finde, man kann echt nur hoffen, Twitter kann der meinetwegen in den Abgrund ziehen. Ja, da wird es dann irgendwas anderes geben. Oder auch nicht. Wir sprachen im Auto kurz drüber. Aber natürlich mit geschlossenen Mikros. Wäre noch schöner. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass jetzt nur, weil er sich halt benimmt wie die Axt im Walde, wie eine dumme Axt im Walde, dass jetzt nicht noch Tesla und hier SpaceX und so damit sozusagen kaputt gemacht werden. Weil das sind ja Unternehmen, die auch tatsächlich irgendwie, sag ich mal, bisschen was so für die Zukunft machen, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass der jetzt im Zweifel da auch irgendwann noch rausgedrängt wird. Der ist ja weder, glaube ich, bei SpaceX ist er, glaube ich, mehr als Aktionär, bei Tesla ist er gar nicht mehr so, ist er nicht mal mehr als Aktionär. Er ist halt ein großer Aktionär, ja, aber nicht mehr als Aktionär. Ich kann mir gut vorstellen, dass der irgendwann da auch irgendwann mal rausfliegt, hohe Kante. Habe ich jetzt nicht recherchiert, wie da die Aktienverhältnisse sind, weil eigentlich wollte ich auch gar nicht über den sprechen. Ja. Aber man kommt ja irgendwie nicht dran vorbei. Dennis, weißt du, was das Problem an Salzstangen ist? Man wird durstig. Ja, man wird ziemlich durstig, wird man. Das Anycast-Getränk der Woche. Und das ist heute tatsächlich ein Bier aus der Tschechischen Republik. Staropramen. Hat sich am Kasten vergangen. Naja, wir haben ja zwei Kisten geholt. Und ich glaube, das reicht auch eh. Hier, und da steht... Habe ich jetzt gerade mal aufgemacht. Oh, warte mal. Das ist ja... Nachdem er sagte so, ein Zweikasten, oh, ich weiß es nicht. Oh, und ich dann... Weißt du, was du... Ja. Ja, sag es. Ich brauche mir wirklich zwei Kisten. Ja. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich trinke es doch privat sowieso. Nee, es war ein bisschen anders. Es war Staropram im Angebot und dann haben wir gesagt, ja geil, nehmen wir mit. Und dann sind wir am Jefer vorbeigekommen, auch im Angebot. Oh, ist auch lecker. Und es war sogar noch 2 Euro günstiger, die Kiste. Und dann hast du gesagt, dann nehmen wir es doch auch noch. Ich sag, 2 Kisten, brauchen wir das wirklich? Naja, das. Und dann hast du spezifisch auf Jefer gezeigt, trinkst du doch auch privat. Ja, weil ich das nicht trinke. So. Naja, jedenfalls gibt's hier gerade wieder... Aber was trinkst du? Nicht das Jefer. Nee, ich trinke jetzt Staropram, aber ich habe, guck mal, was hier einzigartige, ach so, guck mal an, einzigartige Preise zu gewinnen steht hier. Ja. Aktionscode im Kronkorken. Oh. Riecht man gar nicht. Ich trinke Lipton Eistee Zitrone. Ich habe doch gesagt, du sollst den Abbinder machen danach. Nein. Doch, jetzt hast du, dann wäre der Gag noch halbwegs gut gewesen. Wäre auch dann nicht gut gewesen, aber ich dachte, wenn ich ihm eine Lücke gebe und dann einfach weitermache. Für Lipton Sparkling Eistee hast du dir jetzt den Witz versaut. Das ist kein Sparkling, Sparkling ist Hitler. Was? Ich habe letztens Sparkling Lipton Eistee probiert und fand es komisch. Habe ich früher... Also so, als ich klein war und viel, oder ja, so klein und mittel, als ich viel Eistee getrunken habe vom Computer, da habe ich auch irgendwann mal Sparkling geholt und fand das auch eigenartig. Mittlerweile finde ich es aber geil. Ha. Mittlerweile kann ich dem was abgewinnen, weil es nämlich süß ist und gleichzeitig auch sauer. Das stimmt. Hier steht auf der Packung, steht erfrischend lecker, als wäre es überraschend, dass das Eistee lecker sein könnte. Was hast du denn für einen Lippen-Eistee? In der Zitrone natürlich. Ah, wieso natürlich? Ja, weil Pfirsich trinkt man bis 16 und dann ist man halt erwachsen. Ich hatte lustigerweise, meine Phasen waren anders. Erst habe ich immer Zitrone getrunken, dann nur Pfirsich und dann wieder nur Zitrone. Ja, ich hatte immer Jugend nur Pfirsich. Aber immer natürlich nur den Aldi Eistee aus dem 1,5 Liter Tetrapack. Aber hier lustigerweise... hier, um die Kalorienzahl runterzubekommen, hier drin ist Stevia verklappt. Ja, weil das ist aber Dennis. Wir haben 2022, deshalb ist das so. Das war ja vor 20 Jahren nicht so. Kalorienarmes Eisteegetränk mit erfrischendem Zitronengeschmack, mit Zuckern und Süßungsmitteln. Darf man in so eine Produktbezeichnung, die quasi wirklich legal sein muss, so bejahende Adjektive reinpacken? Meinst du was wie belebend oder so? Ja, oder erfrischend. Ich glaube, das belebend und erfrischend geht. Du darfst nichts reinschreiben, du darfst keine Wirkung, glaube ich, bewerben. Aha. Also keine Wirkung im medizinischen Sinne oder so. Es ist ein bisschen länger her, dass ich mal so mich vertraut gemacht hat mit diesem komischen Werbedings da und Lebensmittelwerbungszeug, aber ich meine, so die Richtung war das. Du darfst jetzt nicht sagen, trink das und dann hast du weniger Pickel. Aus zwei Gründen. Erstens, weil es nicht stimmt und zweitens, weil du es auch nicht bewerben dürftest. Ist, glaube ich, andersrum. Trink es nicht und dann hast du wahrscheinlich weniger Pickel. Aber falls jemand mal eine gute Nachtlektüre braucht, die Lebensmittelbücher ist ein sehr spannendes Ding. Da steht einfach, da sind einfach 1000 Rezepte drin und dann heißt es, wenn du es so machst, dann darfst du es so nennen. Ich wollte noch kurz fragen, Dennis. Ich habe auch eine ausgegeben, Zeit lang mal rausgegeben von der Lebensmittelbuchkommission, weil von wem denn sonst? Wir haben es schon länger mal überlegt, dass wir auch mal Awards verteilen wollen, ne? Ja. Wollen wir nicht auch mal Awards verteilen im Namen der Lebensmittelbuchkommission, solange bis die uns abmahnen? Ist denn die deutsche Lebensmittelbuchkommission überhaupt rechtsfähig? Das sollen wir jetzt mal beweisen. Das wird sich rausstellen, nachdem wir irgendwie Attila Hildmann den ersten Award verliehen haben. Ich habe eine Zeit lang aber Lipton-Eistee getrunken. Es war aber nicht weder Zitrone und nicht Pfirsich. Es war so speziell, dass es das nur bei Lipton damals gab auf dem deutschen Markt. Welche Sorte denn? Ja, dann musst du jetzt versuchen, dir zu überlegen. Du hast einen Versuch. Lipton, also nicht Zitrone, nicht Pfirsich. Waldfrucht ist es definitiv auch nicht, weil das war von Nesti. Lipton vielleicht. Maracuja? Nee, das ist, wenn du das getrunken hast, muss das 20 Jahre her sein und Maracujas wurden das vor 10 Jahren erfunden. Das stimmt nicht. Meine Oma hat früher immer 40 Maracuja-Joghurt gegessen mit Stückchen. Joghurt-Melone mit ganzen Früchten. Ach ja. Nee, keine Ahnung. Lipton. Ich hab keine Ahnung. Lipton. Cassis. Ja, du denkst viel zu. Du Komm denkst viel ich zu. Ich weiß. Genau. Apfel. Ja. Das habe ich dann auch gedacht, als ich mir das dann mal ein paar Jahre später nochmal geholt habe. War aber gar nicht so. Hier, persönliches Ranking der Eistee-Marken. Ganz vorne natürlich Nesti, wegen dem Waldfrucht. Ja. Das ist das Beste der Welt. Waldfrucht, Eistee, auch Granulat, das ist super. Finde ich in Eistee nichts zu suchen. Ganz ehrlich. Das allerletzte. Und mit dir mache ich seit 11 Jahren einen Podcast? Ja. Dann kommt Lipton und dann kommt erst diese Coca-Cola-Scheiße. Weil, wie heißt die? Fuse Tea oder so? Oder Fuse Tea? Weil die 0,4 Liter PET-Flaschen benutzen. Die verarschen einen. Das ist aber doch, Fuse Tea, das gehört doch zu Coca-Cola, oder nicht? Ja. Ja, die haben doch auch, die haben doch jetzt generell auch die Glas-Mehrwegflaschen von 0,5 auf 0,4 Liter verkleinert. Das ist sowas von eine, also. Und Fuse Tea war früher auch 0,5. Und irgendwann bin ich mal zu dir gelatscht und da hatten die so einen Promostand auf der Warschauer Straße und mir hat jemand einfach so Fuse Tea für umsonst in die Hand gedrückt. Und da habe ich gesehen, was, 0,4 Liter? Und deshalb haben die nur diese Promoscheiße gemacht, weil die da ihre neue Flasche rausgebracht haben. Seitdem das deutsche Verpackungsgesetz, also seitdem es nicht mehr normierende Verpackungen gibt. Oh ja, auch generell das allerletzte, dass die Schokotafeln nicht mehr 100 Gramm haben müssen. Ja, dass man so ein gutes Gesetz zum Verbraucherschutz so abschafft einfach. Oh. Ich versuche jetzt hier gerade den Aktionscode einzugeben. Oh ja. Das ist nicht gar nicht so einfach. Also man muss erstmal, weil steht du vorne, keine tschechischen Buchstaben auf deiner Tastatur hast? Nee, ist eine deutsche, das ist eine deutsche Flasche, da steht ja alles auf Deutsch drauf. Ist einfach nur, was ist denn das für ein Schrott hier? Was ist das, wer hat denn das programmiert? Ey. Du, ich weiß nicht. So. Erstens steht vorne drauf, dass man hinten drauf schauen soll. Und es steht hinten staropramgewinnspiel.de. Und dann geht man, das geht noch bis zum 15.12., habe ich gelesen. Und dann kann man, dann sucht man das, Staropram-Gewinnspiel, weil man sich jetzt nicht ganz sicher ist, was, wie, und soll ich das wirklich jetzt finden und weiß ich. Man, auf jeden Fall, der Link staropramgewinnspiel.de hat die, ich weiß nicht, Unterüberschrift, wie nennt man das denn? Beschreibung? Das, ja, was Google halt immer raussucht bei diesen Artikeln, ja, und bei den Seiten. Der Seitentitel. Hat Seitentitel, so, das kann sein. Heißt Staropram Gewinnspiel 2021. Ja, einmal gebaut, kann man halt immer wieder verwenden. So, jetzt Code eingeben. Moment. Jetzt brauche ich den Deckel. Ach, jetzt ist es witzig, ne? Jetzt ist es witzig. 1URT Global Drinks Partnership GmbH. Wird das eigentlich in Deutschland gebraut? Beim Pilsener Urquell habe ich ja gelernt, das wird ja, egal wo du es auf der Welt trinkst, das kommt tatsächlich aus Tschechien. Oh, ich habe nicht gewonnen, aber der sagt mir das sofort, ohne dass ich hier irgendwelche Daten angeben musste. Ah. Geil. Bis zum 15. geht das noch. Das ist ein bisschen schade. Wir sind zu spät dran. Ha. Na gut. Ach, aber Prost, aber gutes Bier. Das war das Anycast-Getränk der Woche. So, weiter geht's, Herr Morhard. Womit? Du bist, ja, ne, du wolltest uns mal wieder, jetzt kommt der, das, ach ja, der die Sektion Recht. Das ist ja der Fachpodcast. Jetzt kommt für nicht mal wieder Recht. Heimat, Recht, Bahn und Moral. Wir haben ein BGH-Urteil. Weil oh, endlich, oh, endlich oh, wieder ein BGH-Urteil. Almighty Gericht. By the way, das BGH-Urteil hat, das BGH hat ja auch entschieden, dass Banken-AGBs ja nicht einfach nur noch so Leuten vor die Nase geklatscht werden können und automatisch zugestimmt gelten. Was ja in der Konsequenz hat, dass jetzt alle Banken AGB-Zustimmungen einholen mussten. Auch meine Bank tut das seit März. Bisher nicht erfolgreich, sagen wir es mal so. Und heute war es soweit, sie haben mir einen Cent überwiesen, meine Sparkasse, mit dem Text, ja, bitte melden sich, es geht um unsere Geschäftsbeziehung, eilt. Echt? Ja. Sie haben, nein, mir einen Cent geschickt, überwiesen. Nein, das wäre geil. Die Verzweiflung ist groß. Und das Ding ist, weißt du, was ich machen werde? Einen Cent zurückschicken? Nichts. Also vielleicht sende ich sogar den Cent einen zurück und sage so, Fehlläufer oder irgendwas, um einfach Bürokratie auszulösen. Ich überlege mir noch mal was. Nee, pass auf. Ja, pass auf. Bitte. Du überweist 2 Cent. Und fordere den 1 Cent wieder zurück. Aber erst in 4 Wochen und dann mit schriftlich, per Brief. Oh. Ja, Background ist, dass die Sparkasse meint, die Kontogebühren um 60% zu erheben. Nach dem Motto, naja, bevor wir jetzt dann jedes Jahr eine AGB-Änderung uns einholen müssen, machen wir jetzt einfach pauschal für die nächsten 6 Jahre. Denkst du, nee, nicht mit mir. Und ach, krasser Scheiß, wirklich? Ja. Und aber das muss deine spezielle Sparkasse sein. Ja, es ist auch in meinem speziellen Fall, dass ich nicht so lange Kunde bin tatsächlich bei denen. Deswegen ist bei mir der Preis krass so, die Erhöhung. Nur sehe ich halt nicht ein, das dem zuzustimmen, weil die Sparkasse bisher in keinem Schreiben dargelegt hat, warum sie die Preise erhöht. Sie hat nur geschrieben, wir aufgrund von BGH brauchen wir ihre Zustimmung zu den AGBs. Die Preiserhöhung haben sie nicht mal nie erwähnt, sondern die war einfach hinten dran immer. Außerdem. Okay, das ist so schön. Ich habe echt, das freut mich alles so sehr. Mich freut es auch, dass die Stromanbieter ihre Preise jetzt, die Preiserhöhung jetzt rechtfertigen müssen gegenüber dem Kartellamt. Ja. Das finde ich, da fange ich echt an, mir die Finger zu lecken. Das macht so einen Spaß. Nicht, weil ich jetzt, also, ne, bei dem recht geringen Stromverbrauch, den ich habe und dem einigermaßen okayen Einkommen, ist es für mich kein Problem, so das zu bezahlen, die Strompreiserhöhung. Ich finde auch, das sollen Stromunternehmen auch irgendwie kriegen können, die Kohle, wenn sie halt gerade so viel ausgeben müssen dafür. Wenn es dann noch gedeckelt wird auf 40 Cent und wir Teile zurückerstattet kriegen, umso besser. Ich finde einfach nur toll, dass diese riesengroßen, völlig intransparenten Unternehmen endlich mal anfangen müssen zu arbeiten. Irgendwas zu tun für ihr Geld. Geil. Und jedenfalls, das Besondere ist ja, dass die sich bisher zumindest meine Sparkasse nicht traut zu kündigen oder zumindest auch mit der Drohung einer Kündigung. Also bisher heißt es nur so, die Langfristigkeit unserer Geschäftsbeziehung ist in Gefahr, heißt es so schön, glaube ich, in einer E-Mail. Das Ding ist, sie sollen mal kündigen, weil, dann klage ich. Weil so Sparkassen haben ja sind ja öffentlich-rechtlich. Und die brauchen für eine ordentliche Kündigung einen Grund, laut ständiger Rechtsprechung. Und AGB-Änderung nicht zustimmen, ist das ein besonderer Grund? Mal schauen. I'm playing the long game, ich sag's nur, liebe Sparkasse. Okay, du musst dann aber bitte, weißt du, was du machen solltest, Dennis? Ja. Wenn die Berliner Sparkasse dir deswegen kündigt, ja, und du hier irgendwo so eine, weiß ich, es gibt so eine Mischung aus, wie heißt der Typ noch von RTL 2? Von hier Harz, aber herzlich oder wie das heißt? Wie heißt der denn? Weiß ich nicht. Kennst du nicht, ne? Nee. Das ist so ein Typ, der irgendwie, der bescheißt sich halt öffentlich ganz viel Geld zusammen. Und ist so Street Smart, würde ich sagen, so ein Opa. So eine Mischung aus dem, Arno Dübel, aber dann hat das auch noch so eine irgendwie noch was, ich kann es nicht ganz pinpointen. Irgendein dritter Anteil ist da auch noch drin. Ich finde jedenfalls, dann solltest du versuchen, dich bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu melden. Die soll das bitte für dich einklagen. Da würde ich auch mal wieder eine kleine Spende für springen lassen. Natürlich werde ich das schön vom Amtsgericht ohne Anwalt machen und werde es in einer schönen Erfahrungsjuristerei machen. Weil ich kann's. Also ich könnte auch mal meine Rechtsschutzversicherung fragen, ob sie was da macht. Dafür habe ich die ja. Ja, aber danach wird die ja immer so teuer. Das ist ja, das ist ja wie bei der Kfz-Versicherung. Am liebsten will man die einfach nur bezahlen und nie wieder was mit denen zu tun haben. Das stimmt. Jedenfalls, das Almighty BGH hat entschieden, dass... Der Hof, nicht das Hof. Die Höfe haben entschieden, dass Urlaub im BMW statt im Porsche ist zumutbar. Ach, was, wirklich? Ja. Ich fahre nie wieder in Urlaub. Das finde ich, geht gar nicht. Wie kann sowas denn sein? Die Fallkonstellation lautet wie folgt. Die Klägerin hatte ihr Porsche Cabrio in einer Garage geparkt. Der Eigentümer der Garage führte den Angaben zufolge einen Rechtsstreit mit der Firma, welche die Garage gemietet hatte. In Zusammenhang habe er 2 Wochen lang die Ausfahrt blockiert, indem er ein anderes Fahrzeug davor gestellt hatte. Auch einen super Nebenschauplatz, by the way. Geil. So, die Klägerin wollte laut BGH zu dieser Zeit in den Urlaub an den Grandasee fahren. Ihr Zweitwagen, ein 3er BMW, hielt sie den danach nicht für gleichwertig. In Leipzig klagte sie gegen den Garageneigentümer wegen der Blockade auf eine Nutzungsausfallentschädigung von 175 Euro pro Tag. Also das ist schon ganz schön entitled, möchte ich sagen. Aber das Urteil interessiert mich tatsächlich ein bisschen. Denn sie kommt ja tatsächlich nicht an ihre Karre ran und kann sie nicht nutzen. Das stimmt. Das Problem ist wahrscheinlich, dass sie eine zweite Karre hat und sie benutzen konnte. Ja, Schadensminderungsobliegenheit. Vermutlich wird es in die Richtung gehen. Interessant, würde ich gerne mal lesen. Weil hätte sie kein anderes Auto gehabt, hätte sie sich auf jeden Fall eins mieten können. Ja. Und die kostet, aber nicht, dann gilt immer, das ist eigentlich so ein Standard, auch bei Autounfällen, immer die Klasse, die das eigene Auto hat, minus 1. Also wenn man sozusagen einen, Passat fährt und der geht kaputt, dann kann man Kosten für einen Golf einreichen. Oder wenn man einen Golf fährt, Kosten von einem Polo. Das BGH-Urteil, also die beiden Leitsprüche, das sind so diese, heißt das so, es sagt, Anspruch auf Schadenersatz wegen vorübergehender Entziehung der Gebrauchsmöglichkeiten eines Kfz besteht nicht, wenn dem Geschädigten ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung steht, dessen ersatzweise Nutzung ihm zumutbar ist. Und dann im zweiten Satz ist quasi das Fahrzeug, wenn es quasi höhere Prestige oder Wertschätzung oder ein anderes Fahrgefühl vermittelt oder den individuellen Genuss erhöhe, das ist das rechtfertigt das nicht. Das ist nicht ein relevantes Kriterium für die Zumutbarkeit. So. Wie ist es zum BGH gekommen? Hat irgendein Gericht in der Zwischenzeit, weißt du das, mal gesagt, nee, das passt schon, die hat den Anspruch? Nee, Amtsgericht als auch Landgericht haben abgewiesen. Boah, dann geht man, oh meine Güte. Also, man muss sich mal vorstellen, ne, so eine Revision ist nicht günstig. Nee. Und wir reden jetzt nicht von Gerichtskosten, sondern da muss man ja auch einen Anwalt finden, der das macht. Und alle, die mal so ein zweites Staatsexamen in Jura abgelegt haben und vorher ein Referendariat besucht haben und sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wie Revisionen darzustellen sind überhaupt, weil die müssen eine ganz, ganz spezielle Form aufweisen alleine, damit das überhaupt überprüft wird vom Revisionsgericht. Der wird ungefähr erahnen können, wie viel Kohle das kostet. Ich kann es jetzt auf die Zahl genau nicht sagen. Vielleicht hat sie auch Glück und das macht irgendwie vielleicht ist sie selber Rechtsanwältin oder so, aber man muss ja immer so einen BGH-Rechtsanwalt noch dafür kriegen, der ihm zumindest den Briefkopf gibt. Es kostet sehr viel Geld, um es kurz zu machen. Aber das war nicht günstig. Für den BGH oder was? Ja, genau. Das war früher war das überall so, dass du eine Zulassung als Rechtsanwalt für die Gerichtsbezirke brauchtest. Das ist irgendwann aufgehoben worden. Aber für den BGH, und ich bin mir bei den Oberlandesgerichten nicht sicher in Zivilsachen, das könnte immer noch sein. Vielleicht gibt es auch sowas bei Arbeitsgerichten, irgendwelchen Specialgerichten auch noch. Aber früher war das so, dass du auf Schildern bei Rechtsanwälten dann auch häufig stehen hattest, zugelassen, keine Ahnung, am Amtsgericht, weiß nicht, Aurich oder so. Ich drücke die Daumen, dass die Klägerin jetzt noch beim Bundesverfassungsgericht eine Prüfung beantragt, weil das Urteil sie in ihren Rechten eingeschränkt hat. Einfach für die. Das sollte sie auf jeden Fall tun. Das sollte sie auf jeden Fall tun. Und ich finde, ganz ehrlich auch, ist das ein Fall für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da muss Deutschland bluten, wenn das nicht durchgeht. Das kann ja wohl nicht sein. So, jetzt ist die spannende Frage. Du meinst nicht den EuGH, du meinst schon den EGMR. Ja, genau. Okay. Weil Deutschland ja nicht dafür sorgt, ja, dass die Menschenrechte dieser Stimmt. Dame durchgesetzt werden. Stimmt. Und deshalb, dann gewinnt sie ja den Fall nicht, aber Deutschland muss ihr dann eine Entschädigung zahlen. Ja. Finde ich gut. So viel. Das sind unsere Rechtstipps. So ganz kostenlos für euch. Einfach grundsätzlich, wenn ihr Schreiben aufsetzt, immer erwähnen: CC, EGMR, Menschenrechtsrat der UN und den Stiftungsrat der Kreissparkasse Neuss-Duisburg. Ich habe schon lange nicht mehr so eine E-Mail bekommen mit so einem großen Empfängerkreis. Ich letztens wieder. Ich krieg die immer mal wieder. Und zwar mittlerweile auch, dass da steht einfach nur ein Betreff drin. Lass die Kinder frei. Ausrufezeichen war, glaube ich, das Letzte. Und da war einfach die halbe Welt in CC. Und ich denke mir, was suche ich in der Liste? Ich habe gar keine Kinder in Gefangenschaft genommen. Ja, wunderschön. Aber Dennis, du warst auch auf großer Fahrt. Ja, war ich. Jetzt musst du erzählen. Wann waren wir einkaufen? Was heute ist jetzt? Wir sind mal so transparent, wie wir nur sagen können. Ja. Das ist Montag, der 12. Dezember, irgendwann früher Nachmittag. Und wir waren einkaufen am Samstag. Ich glaube, das war der Samstag. Also vorgestern. So nachmittags kann man auch sagen. Also ziemlich genau 48 Stunden her ist das. Und du bist dann, nachdem wir hier die Bierkisten in die Wohnung geschleppt haben, bist du weggefahren, Dennis. Ja. Wo bist du denn hingefahren? Naja, ich hab den ICE um 21 Uhr nach Frankfurt genommen. Welches Frankfurt? Das Falsche. Das richtige Frankfurt also. Gut. Was ist denn das Richtige? Was bist du denn für ein Wessi-Schwein? Hat das mit Wessi-Schwein zu tun? Verstehe ich gar nicht. Kann dir nicht folgen, das musst du ausführen. Okay. Und Ich sehe, Dennis, das musst du mir jetzt mal erklären, was das wieder bedeutet. Ich sehe keine Himmelsrichtung. Ah, Wessi-Schwein mit Bierflasche erschlagen. Ganz Benau ist glücklich, dass er tot ist. Von unserem Lieblingsschreibling, Wagner hier. Was? Hier, Post von Wagner. Das ist, er war Chefredakteur dieser Zeitung. Das ist seine Schlagzeile gewesen, tatsächlich. Nee, wirklich jetzt? Ja, tatsächlich. Ah, und die hat den Job gekostet, ja? Glaube nicht, aber, Meinst du, es war doch der Rotwein, ja? Dieser ostdeutsche Bild, der da aufgebaut hat, ich habe den Namen natürlich schon wieder vergessen, leider, der Zeitung. Er hat es nicht lange gehalten, tatsächlich. Schade. Ja, aber so viel Trivia. Nee, ich bin nach Frankfurt gefahren und dann habe ich dort 2 Stunden lang durchgehalten, um dann mit um 4 Uhr morgens nach Wiesbaden zu fahren. Ja klar, weil logisch. Nee, wir waren also im Frankfurter Bahnhof und haben festgestellt, ziemlich kalt. Und da hatten wir dann die erste Überlegung, was machen wir, wie irgendwie uns warm zu machen. Da wollten wir jetzt überlegen, fahren wir S-Bahn. Wir spazieren durchs Bahnhofsviertel. Das ist kalt. Und das Frankfurter Bahnhofsviertel ist nicht mehr so abgeranzt wie früher. Das ist da ein bisschen traurig. Das ist auch gentrifiziert sich langsam durch. Wirklich? Aber ja. Jocker gibt's noch, ne? Das gibt's noch, ja. Und also haben wir uns entschieden, ja, fahren wir zum Flughafen, der ist ja immer offen und da ist warm. Also sind wir tatsächlich dann mit einem IC, der halt an so einem Nachtzug dranhing und voll niederländischer Touristinnen war, so Backpacker-Typ, sind wir bis zum Fernbahnhof Frankfurt Flughafen gefahren, haben dann noch eine Stunde am Flughafen. Wir haben es jetzt wie spart? Wie spät, meine ich? Sorry. Wir haben es jetzt 4 Uhr morgens. Okay. Hast du am Bahnsteig am Fernbahnhof Frankfurt Flughafen Geld abgehoben? Nein. Ach. Stimmt, da war ja was. Ach, ganz große Chance verpasst. Ja, das stimmt. Riesengroße Chance verpasst. Weiter geht's. Und dort haben wir dann uns eine Schnittlauchbrezel für 3,20 Euro gekauft. Ja, das ist preiswert. Und ich hatte mir noch einen Eistee tatsächlich gekauft. Für Fuse Tea etwa? Ja, tatsächlich für 3,99. Das ist ein Schnäppchen. Ah. Aber da dachte ich mir so, es ist wohlige 22 Grad, obwohl Krieg in Europa ist, ist im Flughafen. Ja. Das dürfen Sie gerne jetzt nehmen in dem Moment. Ich war tatsächlich über die Wärme dankbar. Und dann habt ihr denn irgendwo sitzen können? Ja, wir konnten auch irgendwo sitzen und waren mit Fensterplatz. Wir konnten aufs Flugfeld runtergucken, tatsächlich. Ach, Quatsch. Da war aber nichts los. Das Nachtflugverbot. Na gut. Ihr hättet ja auch zum Lufthansa First Class Terminal laufen können. Ich glaube, da ist um die Zeit nichts los und da muss man wieder rausgehen, so wie ich das letzte Mal das gesehen habe. Ja, aber das kann sein, als du gesehen hast, wie Leute dahin gelaufen sind, dass die auch ein bisschen den falschen Weg einfach genommen haben. Das kann gut sein. Weil der größere der beiden, der vorangegangen ist, gar nicht so richtig Ahnung hatte, wie man da hinkommt, weil der normalerweise sich dann mit dem Taxi hinfahren lässt. Ah, ja. Nee, ich war dann im Flughafen. Ich gucke gerade mal auf die Uhrzeit, wann ich dann weitergefahren bin. Ich gucke jetzt in Travelings, wo ich meine Bahnreisen trecke. Und ich kann ja schon sagen, dass die Reise alleine 2.500 Kilometer habe ich gemacht mit dem Zug. An dem Wochenende jetzt. Ja. Genau, es ist jetzt, um 3 Uhr 13 sind wir um 3 Uhr 26 wieder am Flughafen Fernbahnhof angekommen und um 4 Uhr 30 vom Regionalbahnhof mit der S-Bahn nach Wiesbaden. Und dann um 5 Uhr 27 fuhr dann der ICE 991 nach Augsburg über Ulm und Stuttgart. Und das war der Sinn der Reise. Und zwar war das der erste planmäßige ICE, der über die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm gefahren ist. Ein Teilprojekt von Stuttgart 21. Genau. Das jetzt eröffnet hatte mit dem großen Fahrplanwechsel. So, wie war's denn? Es war unspektakulär. Weder ist irgendwas kaputt gegangen, noch irgendwas ist sinnvoll, also groß passiert. Das Einzige, was passiert ist, dass wir uns die ganze Zeit über Train-Nerds lustig gemacht haben. Ach, ihr wart nicht die Einzigen da, ja? Nee, natürlich waren wir nicht die Einzigen. Also, so bekloppt sind auch wirklich nur Leute, Ja. Nee, tatsächlich waren wir nicht die Einzigen. Scheinbar wurde dann der Zugchef dann auch dazu genötigt, eine Ansage durchzumachen. Man hat ihm spürbar angemerkt, dass es ihm unangenehm war. Und dann zu sagen, was man jetzt ja auf der ersten planmäßigen Fahrt sei. Wahrscheinlich für ein YouTube-Video oder so. Oh Gott. Ich kann mich noch erinnern, als wir hier, als die U5 eröffnet wurde und durchgefahren ist. Und wir die jetzt zusammen gefahren sind. Erstmal hast du mir. Zum zweiten Mal. Genau. Ich war im Büro und kreuzte normalerweise den Alexanderplatz mit der U2 Richtung Norden und habe gesagt, ja, Dennis, lass uns doch einfach mal treffen und dann fahren wir die mal ab. Ja, geil, machen wir. Und dann kam Dennis an und hat dann ganz reumütig gestanden, na, er sei mittags schon hin gewesen. Wäre schon mal bis zum Hauptbahnhof abgefahren. Naja, da waren auch sehr viele Bahnnerds unterwegs. Ja. Wo nicht so viele Bahn-Nerds waren, du auch nicht, ich aber, und wo du dein Leben lang neidisch sein wirst, das weiß ich ganz genau, war auf der Jungfernfahrt des IC2. Ah, ja, da wird keiner neidisch sein tatsächlich. Wieso? Der IC2 hat jetzt nicht den schönsten Ruf, also nicht den beliebtesten Ruf. Noch hinterm ICE4 im Hass der Bahnbubble. Ja, aber das war ein ganz neuer Zug, der da zum ersten Mal gefahren ist. Das ist nicht irgendwie so eine Strecke. Das hast du ja, wenn du nicht aus dem Fenster geguckt hättest, hättest du es gar nicht gemerkt. Das ist ja ein Zugtyp, den du schon ein paar Mal gefahren bist. War das ja. Weißt du, wie der liebevoll genannt wird, dieser Zug auch? Die EC2, meinst du? Ja. Teppich Erik. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Regionalexpress wahrscheinlich. Ja, Teppich, das passt auch ganz gut. Weißt du, wie die Deutsche Bahn an diesen Zug gekommen ist? DB Regio hatte einen Rahmenvertrag mit Bombardier über Doppelstockzüge Regionalverkehr und irgendwann ist irgendjemand bei DB Fernverkehr auf den Trichter gekommen, weißt du was? Ich wollte gerade sagen, die haben ich dachte, die hätten einfach zu viel schon abgerufen. Nee, die haben eine Option eingelöst, haben nur Bombardier gesagt, ach, wisst ihr was, streich die Dinger weiß und dann ab geht's. Kriegt hier noch ein paar Rollen Vorwerkteppich und dann ab geht's. Der Teppich bei der Deutschen Bahn ist tatsächlich von Vorwerk. Wirklich wahr? Ja. Die verkaufen das System. Bei Vorwerk kriegst du den Teppich und den Staubsauger dazu. Aber die Strecke, die ich damit fahre, was ja nur blaue Bosch und Vorwerksystem. Man muss immer in Systemen denken. Apple, Vorwerk, Bosch. Aber hast du mir das nicht erzählt, dass es jetzt auch diese hier interchangeable Akkus gibt für so Baumaschinen? Es gibt eine V18 Allianz und ich Trottel habe mich auf 12 Volt festgelegt. Mit Bosch und Gardena sind da glaube ich drin unter anderem. Genau. Naja, nee, aber ich finde die Strecke, also die ich da öfter mit fahre, ist ja von Hannover Richtung Norden. Da sind die Dinger völlig okay. Weil du da ja nicht, du hast ja nicht, gerade an den kleineren Bahnhöfen, hast du ja nicht so viel Platz. Jetzt dann richtig tatsächlich, sagen wir mal, zwischen Oldenburg und Norddeich, sind ja kleinere Bahnhöfe, hast du nicht so viel Platz. Trotzdem ist da halt, in Ferienzeiten sind die Dinger rappelvoll. Und du hast ja viel mehr Plätze in den Zügen. Naja, hast du nicht, weil statt diesem ICE fährt einfach kein Regionalexpress. Es könnten ja auch zwei Züge fahren. Ja, es könnten natürlich auch zwei Züge fahren, denn es könnte natürlich aber auch meinetwegen der 20-Minuten-Takt von Norden nach Hannover eingeführt werden. Da hätte ich auch Bedarf viel mehr für übrig. Habe ich das Gefühl manchmal dort. Ja, hätte ich auch viel für übrig. Aber ich finde das eigentlich schon ganz okay. Ja, das stimmt. Und wenn man erste Klasse fährt, dann ist es okay. ich kenne das nicht. Ich fahre mit dem Plebs. Ja, ja, na klar. Vor allem du. So, jetzt, ja, dann waren wir in Augsburg frühstücken. Ja, Schäufele? Nee, es gab ein herzhaftes veganes Frühstück. Und dann. Möchtest du jetzt nicht ausfüllen, was? Es klingt ein bisschen verbrecherisch. Es gab Vollkornbrot, es gab verschiedene Aufstriche, sehr herzhaft. Es gab noch gegrilltes Gemüse dazu. War sehr angenehm tatsächlich. Und dazu hatte ich einen schwarzen Tee. Für halt westdeutsche Preise. So, das ist der einzige Nachteil. Und dann fährt man von Augsburg wie zurück nach Berlin? Na, ich bin da noch nicht nach Berlin zurück. Ach so. Ach nee, stimmt. Oh ja, geil. Willst du, kannst du das erzählen hier? Hervorragende Geschichte. Ich weiß nicht, von welcher Geschichte du sprichst. Auf jeden Fall bin ich da. Mit dem Spielzeugladen. Ja, das. Das erzähle ich gleich. Das kann ich erzählen. Zum Glück hören die Empfängerinnen dieses Spielzeuges nicht diesen Podcast. Nee, dann bin ich halt zurück mit meiner Begleitung nach Frankfurt und Marburg und dann haben wir dort den Tag verbracht und dann ging es dann für mich nach Frankfurt und habe dort geschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich dann nach Ulm gefahren, wieder auf derselben Strecke, um dann dort in Smith Toys zu gehen. So. Weil, sag dir die Serie Gabby's Dollhouse irgendwas? Nee, ich werde das jetzt mal kurz googeln. Hätte mir jemand gesagt, die Kinder hätten gerne was von Gabby's Dollhouse, hätte ich meine Gegenfrage gestellt, was wollen die von einem Stripdance-Lokal? Weil Dollhouse ist für mich unverbunden mit tanzen leicht bekleidete Damen auf dem Tisch. Aber ich sehe gerade, okay, das ist einfach so ein, das sind so Puppenhäuschen, die man so aufklappen kann. Und das sieht dann aus wie so eine Katze oder so. Genau. Und genau, du bist bei Smith Toys und du siehst, das kostet irgendwie 99. Ja, ich glaube schon. So, ja. Dann klick doch mal jetzt auf Click und Collect und Markt ändern. Ja. Und scroll dich mal los. Was steht da überall? Moment, ich bin noch gar nicht bei Smith. So, jetzt habe ich es. Moment. Nein, keine Cookies. So, das Dollhouse. Immer noch keine Cookies, danke. Ah, in Köln-Marsdorf ist es ausverkauft. So, Markt ändern. Köln-Innenstadt ausverkauft. Leverkusen ausverkauft. St. Augustin ausverkauft. Neuss ausverkauft. Neuss Rheinpark-Center ausverkauft. Düsseldorf ausverkauft. Wuppertal City-Arkaden ausverkauft. München-Gladbach ausverkauft, ausverkauft. Also, es gibt nicht so viele davon. Also ich habe jetzt nichts gesehen, wo es noch was gäbe. Genau. Auch nicht in Berlin-Reinickendorf, Berlin-Steglitz, Berlin-Mitte, Mall of Berlin, Berlin-Neukölln, Berlin-Waltersdorf und Berlin-Eiche. Und dabei ist Kaufpark Eiche, da steht ja Berlin dran, Fake News. Ja, ich weiß doch, Dennis. Das wissen wir doch alle. Aber warst du da mal? Ja, natürlich kenne ich das Kaufpark Eiche da. Das ist ein Perle Brandenburgs. So. Ja, und jedenfalls saßen wir da Samstag, hat mich aus meiner Familie den Anruf erlitten, oh Dennis, kannst du mal gucken, ob es irgendwo anders gibt? Und habe ich ein bisschen geguckt und da stand nur tatsächlich, in einer Filiale stand nur noch drin, eins verfügbar, Ulm. Und habe ich gesagt, ja, kaufe ich, hole ich ab Montag. So ein großer Onkel bin ich. Tatsächlich, dann eine halbe Stunde später kam dann der Anruf oder die Nachricht, willst, hast du nicht Bock auf die Schnellfahrstrecke? Da dachte ich mir so, ja, das Universum ist manchmal ganz nett zu mir. Und so. Naja, gut, aber du hättest die Schnellfahrstrecke ja auch einfach am nächsten Tag fahren können. Jetzt genau, hast du sie zweimal gefahren. Richtig. Ne? Und nochmal ein Hotel in Frankfurt bezahlt. Ja, gut, aber das ist geschenkt. Und ja, war ich in Ulm, bin da hingegangen und als ich das dann abgeholt hatte, hat die Dame am Abholschalter auch nur gelacht, weil sie, und habe ich gefragt, warum? Naja, als wir das eingestellt hatten, also scheinbar war es schon bei Click und Collect mal gekauft und der initiale Käufer hat es dann zurückgehen lassen, direkt, hat wollte es ja dann nicht haben und sie hat irgendwie nur eine halbe Stunde im System und dann hätte ich es schon bestellt. Und dann meinte ich, ich bin sogar aus Berlin dafür und sie sagt, ja, wundert mich nicht. Weil scheinbar, sie meinte so, ja, es ist total unterschätzt, wir hatten viel zu wenig von dem Zeug da, es ist richtig abgegangen. Ja. Und sie haben jetzt echt Glück, weil vor Januar kommt nichts mehr rein, definitiv nicht. Ja, krasser Scheiß. Und ich habe davon noch nie was gehört. Und ich so, what the fuck? Nee, ich auch nicht. Aber das ist bestimmt so super RTL-Werbung oder so sieht das aus. Also, das ist eine Netflix-Serie. Es ist eine Netflix-Serie. Ach, okay, krass. Und irgendwie 6 Staffeln schon und es ist von DreamWorks. Noch nie gesehen. Jedenfalls, okay, gut, akzeptiere ich, habe ich keine Ahnung von. So, ich stehe dann in Nürnberg, im Burger King. In der Diskothek. und kontrolliere gerade die Würstchen. Nein, bestelle zwei Gläser. Ja. Und hab das quasi vor meinen Schlüssel. Da kommt dann ein Kind von hinten gerannt und zeigt mir auf den Karton und sagt, Mama, Mama, Mama. Und ich so, was ist denn hier los? Und scheinbar habe ich gerade dafür gesorgt, dass Eltern jetzt einfach zwei schlechte Tage haben, die ihren Kindern jetzt erklären müssen, sie das nicht haben werden. Selbst wenn sie wollten. Weil es ist ausverkauft, überall. Krasser Scheiß. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen einen Film mit Arnold Schwarzenegger. Wie hieß der denn noch? Schöne Bescherung. Nee, warte mal. Weißt du, wessen ich meine? Ah. Da geht's um so eine Actionfigur, irgendwie so ein Superhelden-Plastikfigur oder so. Und davon gibt es nichts mehr. Und er kriegt irgendwie, besorgt dann den letzten irgendwie für seinen Sohn. Wie hieß der denn noch? Was ist denn das hier für eine... Meine Güte. Kann man nicht einfach mal eine normale Liste schreiben? Moviepilot.de. Ja, hier Arnold Schwarzenegger. Das sind seine Filme. Ja, okay, cool. Geil. Klick. Jetzt ganz neu. Sortiert nach Acclaim. 8 von 8. Conan der Barbar. Dann irgendwie da... Anstatt einfach nur... Wer ist es noch? Nach der Zeit geordnet. Genau das habe ich gesucht, das Wort. Chronologisch. Chronologisch, vielen Dank. Meine Fresse, ey. Ich krieg zu viel. Versprochen ist versprochen, heißt er auf Deutsch. Jingle All the Way. Das ist wieder eine Action-Komödie. Ja. Aber so viel zum Thema, dann war ich irgendwann in Berlin und genau. Es geht um Turbo Man, so heißt die Actionfigur. Ah, okay, verstehe. Nie gesehen? Nee, also vielleicht habe ich es mal gesehen. Ich habe irgendwie den Plot, habe ich so halb im Kopf, habe ich gerade das Gefühl. Also ich erinnere mich an irgendwelche Details, aber... Du hast generell nicht so viele Schwarzenegger-Filme gesehen, habe ich den Eindruck. Das stimmt. Ich habe generell wenig Filme geguckt in meinem Leben. Ja, aber den 90er-Jahre-Schwarzenegger... Den habe ich fast ganz gesehen, sehe ich gerade. Okay. Tatsächlich. Angefangen vom Kind, Total Recall, Entschuldigung. Kindergarten. Ich würde sogar sagen, wir können ein bisschen eher anfangen noch sogar. So ab 87, Running Man. Red Heat, Twins, Total Recall, Kindergarten Cop. Den hast du hoffentlich gesehen. Jungs haben einen Penis und Mädchen eine Vagina. Last Action Hero? Nein. Oh, den gucken wir mal zusammen. Der ist geil. Ist richtig geil. Ist ein Junge, der kriegt so ein, der kommt irgendwie, wie sagt man es jetzt, ohne zu viel zu spoilern? Der kommt in seinen Lieblingsfilm hinein. Über ein Kino. Ah. Und ist dann im Film. Und Arnold Schwarzenegger ist da der Held. Verstehe. Hier, der Schwarzmarktkurs auf eBay Kleinanzeigen für dieses Dollhaus ist jetzt 170. Ja, krass. Das ist nicht schlecht. Daher. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht, aber was diese kleinen Wesen glücklich macht, erfülle ich, weil ich war ja auch letztens in Prag und wurde dann dort in einen Laden gesendet, der nur Memobilia vom kleinen Maulwurf verkauft. Ah, da war ich auch. Ein absurder Laden. Da war ich. Ja, geil. Richtig gut. Und weil tatsächlich meine Nichten darauf abfahren, auf das Zeug, habe ich gesagt, ja, dann scheiße ich sie damit zu. Dann kriegen sie jetzt Ostalgie bis zum Get-No. Aber weißt du, wo ich noch war in Prag? In einem Bücherladen, der einen eigenen Tisch und Regale dahinter hatte, mit lauter Büchern und CDs von und mit und über Karel Gott. Geil. Ich weiß, es kann aber sein, dass er kurz vorher gestorben war. Ich muss mal kurz gucken, ob das wie so die Timeline ist. Karel Gott, im Moment. 2019, nee, da lebte er noch. Ha. Oh. Oder? Ja doch, da lebt er noch. 2018 war ich in Prag. Genau. Wahrscheinlich ist jetzt der ganze Laden, besteht jetzt nur noch aus Karagon. Ja, das soweit von meiner kleinen Reise. 2.500 Kilometer an einem Wochenende. Ich habe wenig geschlafen, im Sinne von 8 Stunden. An ja, das zwei reicht Tagen. Doch auch. Das, aber du bist, jetzt habe ich dich, halte ich dich noch länger wach heute, ne? Ja, aber ich habe heute spätabends. Ich habe ja heute geschlafen, deswegen jetzt nicht mehr so schlimm. Und es war tatsächlich so, überraschend gar nicht übermüdet so sehr, wie ich war. Also ich habe das erste Mal gegähnt um 6 morgens und dann wirklich im Zug weggenickt bin ich erst auf der Rückfahrt von Augsburg. Aber das war vor allem, glaube ich, das Fresskoma. Kannst du im Zug schlafen? Ja. Ja, ich kann auch. Ja, bitte? Nee, ich kann auch überall schlafen, muss ich sagen. Das also kann ich auch. Ja. Ich brauche nur lange zum Einschlafen. Also ich brauche ein bisschen was. Aber solange es, wenn es sich bewegt, hilft es sehr. Ich bin auch schon, also in Göttingen bin ich auch im Stadtbus, habe ich geschlafen im Stehen. Also weggedöst bin ich da immer. Ich guck mal kurz, werf mal den Blick mal kurz zur Seite und frag mal so, brauche ich lange, um einzuschlafen? Ich habe ein resignierendes Nein gehört. Nee, ich kann tatsächlich echt richtig schnell einschlafen. Ja, das ist echt richtig gut. Und neidisch. Und ich hab Angst, dass es im Alter irgendwie mal schlimmer wird oder so. Es gibt so, also, ja, das ist halt, wie sagt man, normale Streuung, ne? Ab und zu gibt's halt auch mal irgendwie, da hat man irgendwie was, einen schlechten Tag oder was auf dem Herzen oder so, dann denkt man irgendwie nach und grübelt. Oder aber, man hat halt irgendwie doch mal zu viel Kaffee getrunken, passiert auch. Aber in der Regel lege ich mich ins Bett. Und ich bin sogar noch so dumm, dass ich immer irgendeinen Podcast oder ein Hörspiel anmache. Manchmal auch nur irgendein YouTube-Video, weil ich irgendeinen Spiegel-TV-Bericht gucken wollte. Und ich kann mich am nächsten Morgen nicht dran erinnern, obwohl der Bericht nur 7 Minuten ging. Also das geht echt ziemlich gut. Und gerade so in fahrenden, so im Zug ist immer richtig geil, wenn so eintöniges, gerade wenn man so früh morgens fährt, finde ich super. Ich bin immer gerne ganz früh morgens, auch am Montag dann aus Ostfriesland wieder nach Göttingen zum Studieren zurückgefahren. Und dann halt so den frühesten Zug da zu nehmen, das müsste dann wahrscheinlich mit dem Bus um 6 oder um 7, nee, um 7 im Bus, aber auch ich, genau, da war ich um 1 in Göttingen, so war das. Und da fuhren ja dann nur Pendler bis Bremen, sag ich mal. Und das ist immer geil, weil die Leute sitzen halt immer da, jeden Tag, aber wollen halt ihre Ruhe haben. Weil das Pendler sind. Und dann hörte man immer nur dieses Radum, Radum, Radum, Radum vom Zug. Immer richtig geil, nochmal 2 Stunden pennen. Das war überhaupt kein Problem. Geht immer noch sehr gut. Das ist sehr schön. Ich mag das auch gerne. Ich mag auch gerne so im Bus einschlafen und so. Und ich war am Freitag im Planetarium in Berlin. Bin ich eingeschlafen? Was gab's da zu sehen? Wirklich Planetarium oder gab's einfach nur Kino im Planetarium? Nee, richtig Planetarium und das war eine Show, die hieß mal machen. Sind wir allein? Und da ging's halt so um Exoplaneten oder im Universum, sind wir allein im Universum, irgendwie sowas. Ging's halt um Exoplaneten. Ja. Sehr gut. Absolut. Und vor allen Dingen ist halt auch recht billig, ne? Das kostet halt irgendwie eine Karte 59 oder so für Erwachsene. Und geht halt so eine knappe Stunde oder so und es geht halt um Exoplaneten, so den Stand der Forschung, war jetzt nicht viel Neues dabei, was ich so gehört habe, aber kannte ich vorher schon, aber ich finde es halt, allein diese Technik ist halt super geil, da zu sitzen, wie das so um einen rum projiziert wird, ist schon, weiß nicht, könnte ich mir eigentlich jedes Wochenende reintun. Ach, Kinder kommen gerade im Dezember umsonst viel rein. Ja, November und Dezember, stark gegen Corona oder so. Ich sag mal so, das war eine günstige Geburtstagsfeier. Ja, glaube ich. Hier, ich habe noch eine Sache. Ich war ja noch essen in Marburg und ich hatte tatsächlich eine Pizza mit Chili Sin Carne drauf. In Marburg? Auf welchem Level warst du denn? Unten oder oben? Wir waren unten. Okay. Seid ihr mit dem Aufzug gefahren? Ja, sind wir. Wie so richtige Touris. Nur im Betrieb von 7.30 Uhr bis 0.30 Uhr. Ihr wart Pizza mit was? Chili Sin Carne essen? Ja, da war auf meiner Pizza war Chili drauf tatsächlich. War geil. Okay. Und ja, dazu gab es ein Capriol. Ein Caipirinha mit Aperol. Okay. Ah, okay. War schon ganz geil. Für angenehme 4,50 oder so. Das Getränk für 4,50? Ja. In Marburg? Ja. Das ist ja spottbillig. Ja, in der Tat. Ach, krasser Scheiß. Daher. Und die Pizza? War 9 irgendwas. Das ist ja voll in Ordnung. Ja, das war total voll in Ordnung. Da müssen wir jetzt nach Marburg ziehen. Ist ja jetzt auch nicht die hässlichste Stadt. Das stimmt. Ich find's ein bisschen scheiße angebunden. Aber man kann Aufzug fahren. Man kann Aufzug fahren. Wie ist denn... Ach so, das kann ich an der Stelle wieder mal sagen, Dennis. Eine Nachricht für dich, interessiert hier sonst keinen, der zuhört, aber du kannst auf jeden Fall... ein Aperol Spritz wäre auch genehm, wurde mir gesagt, habe ich gehört. Also kannst du auch für einkaufen. Im Sinne von, ich würde es gerne trinken. Mehr ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, ich sag mal, ich habe davon gehört, dass es Interessenten gäbe. Ja, du bist auch der einzige Mensch auf der Welt, der das nicht geil findet, scheinbar. Das stimmt doch gar nicht, ne? Ich finde das schon geil, aber ich trinke auch andere Sachen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nur Aperol Spritz trinken müsste, sondern trink das ab und zu. Außerdem, das weißt du doch sogar selber. Irgendwann hast du doch mal, war das vorletztes Jahr, glaube ich, oder so, hast du mal auf die Kinder aufgepasst? Ja. Und dann sind wir wiedergekommen, weil irgendwie alles zugemacht hat, wo wir hin wollten. Und dann sind wir einfach zu Rewe gefahren und haben Aperol und Prosecco gekauft. Und dann haben wir doch noch bei uns zu Hause Aperol Spritz getrunken. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. Doch, es war ziemlich genauso. Ich glaube, da haben wir noch unten gewohnt. Okay. Ich glaube dir das sofort. Ich habe aber null Recollection davon. Das muss im Sommer 2020 gewesen sein. Als man gerade wieder so ab und zu so ein bisschen raus durfte. Danke, Karl Lauterbach. Ja. Sind das deine Pronomen? Danke, Karl Lauterbach. Genau. Bevor wir ein bisschen wieder uns um uns selber kümmern, haben wir noch eine letzte Nachricht. Die bringen wir nicht regelmäßig jedes Jahr, aber immer dann, wenn sie uns über die Füße läuft. Es war schon öfters Thema in diesem Podcast. Es gibt auf jeden Fall. Es gibt ein Konto bei der Deutschen Bundesbank, von der Bundeskasse Halle, meine ich. Warte, ich guck mal kurz. Genau, ja. Es ist ein Bundeskonto der Bundeskasse Halle bei der Deutschen Bundesbank, Filiale Leipzig, die IBAN, sage ich jetzt durch, bitte mitschreiben, DE 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Mark. Das ist eine sehr schöne Big, finde ich, by the way. Mark, so wie deutsche Mark. Ja, ja? Tatsächlich. Gott, oh Gott, oh Gott, wer hat sich das denn ausgedacht? Oh Mann. Was ist das denn für ein Konto? Das ist das Stichwort Schuldentilgung und das ist das Spendenkonto des Bundes, so wird es liebevoll bezeichnet. Die dort eingehenden Mittel werden im Bundeshaushalt im Einzelplan 32 Bundesschuld bei der Haushaltsstelle im Kapitel 3201 Kreditaufnahme Titel 32511 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt vereinnahmt und sind zweckgebunden zur Schuldentilgung zu verwenden. Da können Bürgerinnen und Bürger dem Staat Geld schenken, um quasi das zu spenden. Dann für den Staat, damit es für Schuldenabbau gibt. Welche Vorteile hat man dadurch? Gar keine. Weder kann man es absetzen, noch kriegt man irgendwas geschenkt. Es ist einfach nur für das gute Gefühl. Deshalb wird da auch, sind auch die Geldeingänge da wahnsinnig hoch, seit Jahren schon. Ja, oh ja, also es gibt Jahre, da war wirklich krass da. Letztes Jahr tatsächlich. Das findest du krass? Also 51.000 Euro für nichts? Ja, es gab doch auch dieses eine Jahr, da waren das irgendwie ein paar hunderttausend Euro vor Jahren. Ja, insgesamt seit Eröffnung 1,6 Millionen Euro sind auf dieses Konto gegangen. Ja, aber Dennis, Fest und Flauschig hat alleine letztes Jahr für deren Weihnachtsprogramm Spendendings da über 1 Million Euro eingenommen. Auf das Konto? Und das ist auch so ein Better Place Scheiß. Nee, nicht so. Das hier, aber. Ja, aber bei Better Place hast du mal ein Steuer absetzen. Du kannst ja das, was du bei Better Place spendest, als Steuer absetzen, bei der Steuer absetzen. Ja, ich will das doch nur mal ins Verhältnis setzen. Du Dennis. Hast davon nichts. Hier geht's doch. Der Bund hat weniger Schulden. Ja, aber du hast keinen persönlichen Vorteil. Dann der Bund hat weniger Schulden. Es ist so ein absurdes. Also ich finde das irgendwie schon erschreckend wenig, muss ich sagen. Ich verstehe, dass es ein bisschen dumm ist, dass man da keinen Vorteil von hat, ist auch ein bisschen blöd. Aber was ich finde es auch gerechtfertigt, dass da so wenig Kohle eingeht, so ein bisschen. Denn lies nochmal den Titel vor, den Haushaltstitel, in den das eingestellt wird. Bundesschuld ist klar, Einzelplan 32, aber wie heißt der Titel? Den Namen möchte. Kapitel ist 3201, Kreditaufnahme. Mhm. Und der Titel ist 32511. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt. Ja. Die kriegen es nicht mal hin, im Bundeshaushalt einen eigenen Titel dafür zu machen. Einen eigenen Titel reinzuschreiben, Spenden von, keine Ahnung, Bürgerinnen und Bürgern oder so. Das sind irgendwie ein paar Zeilen mehr im Bundeshaushalt. Das ist überhaupt kein Aufwand. Du musst halt nur irgendwie bei den Steuerschätzungen für die sozusagen Haushaltsplanung der nächsten Jahre musst du halt so einen komischen Wert angeben, was du denkst, was da vereinnahmt wird, den du aber ableiten kannst aus den letzten Jahren. Da schreibst du aber 50.000 Euro rein und dann ist gut. Das finde ich ist so das Minimum, was man hätte tun können, ja, um das auch ein bisschen wertzuschätzen, weil jetzt geht das halt irgendwie unter in Kreditaufnahme. Was denn das für eine Scheiße? Da stehen 30 Milliarden und davon sind dann auch die 51.200 Euro, die jetzt eingegangen sind. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da verdient man auch tatsächlich keinen einzelnen Cent an Spenden. Haben wir nicht mal gesagt, wir spenden da was hin? Ich habe da sicher schon Cents hin überwiesen. Ja, wollen wir nicht mal Centbeträge? Genau, das war doch auch immer so der Gedanke. Wir spenden Centbeträge oder so. Ja, können wir machen. Wir könnten wieder einen Cent überweisen. Und das ist dann aufgewogen von 3,17 Euro Bürokratiekosten für die Vereinnahmung des Centes. Ah. Ich frag mich, wie arbeitet die Bundeskasse denn so? Muss denn dafür, also wenn ich mir jemand einen Cent überweist, dann habe ich dadurch Folgekosten. Einerseits, bei mir sind Geldeingänge auf meinem Geschäftskonto kosten nichts, aber wenn ich zum Beispiel ein Geschäftskonto bei einer x-beliebigen Sparkasse hätte, dann wollen die erstmal 10 Cent für den Beleg. Dann muss ich das in der Buchhaltung ja abrechnen, buchen und überhaupt. Und das ist dann auch, das dauert allein 5 Minuten. Das heißt, 5 Minuten von meinem Stundensatz, kann man sich ja ausrechnen, sind ungefähr 700 Euro, so viel verdiene ich ja, also mehr als, also, ja, so. Also, man würde mich arm machen, indem man mir einen Cent schenkt. Ja, aber, das funktioniert ja anders. Das Konto ist ja da. Und die Bundeskasse existiert ja sowieso. Na gut. Das ist ja nur scheißegal, wo das ist. Also die Bundeskassen gehören übrigens, sind der Zollverwaltung unterstellt worden übrigens. Ach. Ich weiß gar nicht. Und ist das so bei den Bundeskassen, dass es auch so ein Knopf geht und dann wird eine weitere aufgemacht, wenn da irgendwie 3 Leute zu viel stehen? Nee, die Bundeskasse ist die Behörde. Also die Bundeskasse, so heißt die Behörde, die halt unter anderem die Buchführung für den Bund wahrnimmt. Hast du gerade einfach meinen Gag einfach knallhart mit einer Erklärung überrollt? Ich dachte, das wäre eine ernst gemeinte Frage. Ey, du kennst mich. Natürlich weiß ich, was die fucking Bundeskasse ist. Keine Ahnung, Mann. Wir sind wahrscheinlich die einzig beiden Personen auf diesem Planeten, was genau die Bundeskasse ist, die das wissen. Gibt es auch SB-Bundeskassen? Diese, diese Leute nur bei Kaufland. Diese, mein Kauf. Danke. Hast du das eigentlich gesehen, als wir bei Kaufland hier in Pankow waren, dass der Kaufland jetzt auch SB-Kassen aufgemacht hat? Das ist. Hast du nicht gesehen, ne? Also scheinbar hat jetzt jemand wirklich in der Zentrale ausgerechnet, quasi wie viel Verlust haben wir durch Diebstahl, weil, sorry, wer benutzt denn SB-Kassen? Leute, die klauen, ganz offensichtlich. Ja. Und den Vorteil durch eingesparte Kassiererinnen, dass sich das lohnt plötzlich. Also, dass es umgeschwungen ist, dieser Faktor. Wie viel kann man? Man kann wahrscheinlich 3/4 einsparen, ne? Ganz offiziell sagt er, der Einzelhandel, es geht ja nicht darum, Mitarbeiterinnen dafür einzusparen. Sondern die kann man dann endlich woanders viel effizienter einsetzen. Genau. Ja, ja, klar. Natürlich. Ja. Ist ganz geil, finde ich. Es gibt hier auch einen Kaufland, zu dem, ich sage jetzt nicht, welcher es ist. Aber derzeit kommt man von Pankow mit dem Auto da ganz schlecht hin. Auch mit dem Fahrrad ganz schlecht. Ist ein bisschen abgeschnitten. Und man müsste da langfahren auf dem Weg von hier nach Hohenschönhausen. Mehr verrate ich aber nicht. Verrate jetzt nicht, dass es der Kaufland in der Romain-Rolland-Straße in Heinersdorf ist. Sag ich nicht. Da steht immer nur als helfende Hand an den SB-Kassen immer nur so ein Security-Typ. Ach wirklich? Oh, krass. Ja. Aber die Adjektive, die mir dazu einfallen, sind nichts für diesen Podcast. Ich will eigentlich die ganze Zeit, warum kann ich denn nicht in die Einzelpläne gucken vom Bundeshaushalt? Bundeshaushalt digital, ihr digital. Ich will einfach den fucking Einzelplan 32 gucken, warte ich hier. Ja, aber das kannst du doch als einzelne PDFs sich herunterladen. Finde ich aber gerade nicht. Hä? Ach, guck mal, ich kann die Haushaltsstelle eingeben, das ist doch super. 32. 01. Keine Daten vorhanden, was? Was muss ich das eingeben? Numerische zusammengefasst. Boah, ist diese Seite unübersichtlich. Alle Bundesministerien. Nee, Bundesschuld möchte ich. So, das ist das Erste. Alle Bereiche. Bürgschaft, Garantien und sonstige Gewährleistungen verzinsen. Das muss es doch, gibt es nicht irgendwie bundeshaushalt.de oder so? Ich war bei den Ausgaben. Nee, Bundesschuld. So, dann Kreditaufnahme, alle Posten. Einnahmen aus Kreditnahmen. So. Geplant hier tatsächlich sind, ach, das sind auch die Einnahmen, zählt auch wirklich auf der Kreditaufnahme. Ah, okay. Na, natürlich, das ist logisch. Das ist auf der einen Seite ist das halt eine Einnahme, ne? Weil die Kohle kriegst du überwiesen, ja. Aber du gehst dafür halt auch eine Schuld ein. Genau. Du musst halt immer zurückfahren. Da gehen tatsächlich die 50.000 Euro bei den 1,3 Milliarden Euro unter. Nee. Guck mal, es gibt den hier doch komplett. Ist sogar ein bisschen mehr, es sind 138 Milliarden. Ja, ich habe es jetzt auch gefunden tatsächlich. Unter Downloads. Ja, aber da war ich noch nicht so weit. Ich habe jetzt den Einzelplan auch offen. Nee, weil du wieder wahrscheinlich, oh, Bundeshaushalt digital, geil, bist du wieder auf die FDP reingefallen. Das kann gut sein. Klar, dass man das ja nicht findet. Ja. Naja. So. Bundesschatzanweisungen, auch ein sehr schönes Wort. Wir haben noch eine Sache zum, also wir müssen noch eine Sache den Leuten sagen, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Was, Dennis? Du für dich. Da ist sie wieder, die Selfcare, große Selfcare-Initiative, die große Annika-Selfcare-Initiative, du für dich, so hieß es, nämlich ganz genau. Diese Woche legen wir euch ans Herz das Erkältungsbad. Es gab mal, ihr habt es jetzt gerade DM-Eigenmarke, Erkältungsbad, gerade ist wieder in der Nase gehabt. Es gab mal, als ich klein war, und das hätte ich gerne, vielleicht war das hier auch schon mal Thema. Und wenn das jemand findet oder noch irgendwie alte Bestände irgendwie bei Haushaltsauflösung oder so findet, gern zuschicken an die Adresse im Impressum. Neben 100 Watt Glühbirnen und Mentholzigaretten. Es gab mal ein Pull-Moll-Erkältungsbad. Und es ist im Internet nicht auffindbar. Pull-Moll-Erkältungsbad. Geil, ne? Genau so war es auch. Pull-Moll, das ist doch dieses Halsbonbon, oder? Ja, genau. Ganz genau das ist es. Und du hast Erkältungsbad schon gesucht. Hältst du mich irgendwie für dumm, oder ja, was? Natürlich. Natürlich. Okay, aber das muss man, warte. Sucht minus das, Hustenbonbons. Ey. Bonbon. Gucken wir mal, was wir hier finden. Es gibt auf jeden Fall Pull-Molls auch mit Minions. Das ist traurig. Ja, ich will aber das Erkältungsbad haben. Ja. Und das Einzige, was man was man findet, wenn man das eingibt, ist halt TT-Sept-Erkältungsbad. Ja, das will man ja nicht. Kann auch sein, dass das von TT-Sept war und die Pull-Moll lizenziert hatten. Ah, okay. Aber das roch halt genauso, wie diese Pull-Moll-Classic-Bonbons geschmeckt haben. Krass. Mit ein bisschen, ja, es war einfach geil. Es war einfach nur geil. Oder... Das gibt's gar nicht. Das ist Mandela-Effekt. Ja. Ja. Weil ja, nämlich das, wir leben ja, weil, kennst du die Begründung, kennst du, ne, warum es das überhaupt gibt? Nee. Ja, Mandela-Effekt gibt's nur, weil wir in ein Paralleluniversum geschiftet sind, als CERN in Betrieb genommen wurde. Und das ist eine schöne Verschwörungstheorie, die möchte ich glauben tatsächlich, die nehme ich tatsächlich. Das ist, weil ich schade dir auch keinem. Das ist auch ein schönes Ende für unsere Rubrik. Du für dich. Selfcare. So. Gibt's sonst noch was zu sagen? Nö, das war's. Also, spenden könnt ihr uns gerne auf anycar.st/unterstützen. Da findet ihr alle sachdienlichen Hinweise. Ist doch nicht die Bundeskasse. Das sind freiwillige Zuwendungen immer noch. Wieso? Was? Hä? Spenden? Ach stimmt, freiwillige Zuwendung. Spenden ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. So. Genau. Ja. Völlig richtig. Scheiße. Wir müssen echt ein bisschen am Wording arbeiten. Scheiß Finanzamt, das ist schon wieder auf Fersen. Gut, da findet ihr sachdienliche Hinweise, wie das geht, unter anderem so einen ganz tollen Girocode, den ihr auch mit eurer Sparkassen-App abscannen könnt. Ey, Dennis, das ist einfach nicht okay. Das ist einfach wirklich nicht okay. Und ansonsten würden wir uns sehr freuen, wie immer, über Bewertungen in einschlägigen Podcast-Portalen. Das war ein Callback, by the way, falls jemand das nicht verstanden hat. Und mach das auch mal bei Spotify. Dennis, wie war mit Dschungelcamp? Da haben wir uns ja illegal, habe ich uns ja illegal angemeldet, wolltest du vergessen, das noch zu sagen. Ja, das ist ja auch so. Aber trotzdem kann man uns da auch positive Bewertungen geben. Das hilft dem Algorithmus angeblich. Dennis, was eigentlich mit Dschungelcamp, so ganz als letztes noch, bevor wir. Das musst du mir sagen. Ich habe noch nicht so richtig Gerüchte gehört, tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Das ist ein bisschen überraschend. Ich auch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die versuchen, deinen Lieblingsstar zu kriegen. Wer ist denn mein Lieblingsstar? Jeremy Fragrance. Der ist ja nach 7 Tagen aus Big Brother abgehauen. Selbstständig. Ich hab nur die Frage, was für einen krassen Sat.1-Knebelvertrag er hat. Ich vermute mal, der wird einen haben, der wird nicht zu RTL gehen können. Außer RTL kauft ihm per Vertragsstrafe frei, also ihm sagt, wir übernehmen die Vertragsstrafe. Was ich mir mal beim RTL vorstellen kann, aber sogar. Ja, nee, also gehört habe ich auch nichts. Weißt du schon eigentlich Daten? Daten sind wie immer noch nicht bestätigt, es soll aber diesmal in Südafrika stattfinden, tatsächlich. Ja, das habe ich auch gehört, genau. Man traut sich noch nicht zurück nach Australien und ich kann mir vorstellen, man wird es auch ganz grundsätzlich lassen, aus Kostengründen. Ach, guck mal, so 2 Kandidatinnen stehen wohl fest. Gucken wir mal, was ist. Ach, die Frau Effenberg. Und welche? Claudia. Ach du Scheiße. Das kann auch gut werden, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das ist echt nicht schlecht. So. Ach du Scheiße, ey. Na, oh Gott, was für ein Unfall. Meine Güte. Ja, das wird sehr gut. Und wer noch? Die anderen Namen kenne ich nicht, kann ich nicht aussprechen. Ich interessiere mich nur für Claudia Effenberg, weil die war schon mal in Paris und die kennen wir. Hoffst du auch so sehr auf, wie ich, dass es einige, dass Begleitperson natürlich Stefan wird? Und er dann mit nach Südafrika fliegt? Claudia Obert soll auch dabei sein. Jetzt ist die Frage. Ey, das kann gut werden? Ja, die sind ja beide vom selben Schlag irgendwie, ne? Jetzt ist die Frage, ja. Will man, dass sie sich verbrüdern oder sollen die sich bekriegen? Beides bitte. Und zwar alle 2 Tage abwechselnd. Und Luca Cordalis, der soll ja mitkommen, so. Und die anderen Namen sagen mir alle nix. So. Jana Palaschke. Eine deutsche Schauspielerin. Ja, doch, die ist bekannt. Irgendein 24 Tim? Hat die Person keinen Namen mehr offiziell? Scheinbar ein Influencer? Ach, das ist der Quotenhomo. Ah, verstehe. Das hat man ja mittlerweile. Tim Maximilian Kampmann. Um Gottes Willen. Und wer ist das denn? Damilia Rowe. Sagt ihr ja was? Ah, klar, Jamila Rowe. Ja. Jamila Rowe war eine Zeit lang, das war quasi, das gehörte zu Kader Lot dazu. Ah. Und sie hatte scheinbar eine erfundene Affäre mit einem Schweizer Botschafter. Ja, genau so eine ist das. Okay, also, wir sind auch, wir überziehen jetzt schon wieder ganz viel. Ja, also Jamila Rowe ist auf jeden Fall so 2005 Trash. Sehr gut. Kann man sehr gut hier einpacken in die Sendung. Ja gut, dann lass uns einfach sein. Dann legen wir jetzt auf, Dennis, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn Ralf Stockmann endlich mal Zeit für uns hat. Wollen wir uns den am Freitag einfach mal krallen, wenn der tatsächlich kommt, wenn er sich traut zu kommen, dann nehmen wir den und dann nehmen wir einfach mal unser Handy und dann soll er mal ein bisschen was erzählen. Ach so übrigens. Spiegel-TV-Style nach dem Motto. Oh ja. Herr Remo. Hallo, Herr Remo. Haben Sie die Goldmünze geklaut, Herr Remo? Ich gebe dir gleich auf die Fresse. Was ist denn mit der Goldmünze? Aha. Ah, Grüße nach Hamburg. Ach so, ja, genau. Und jetzt hier am Schluss übrigens, ne, ruhig weiterhören. Nach dem Lied weiterhören, da gibt's dann wieder Renko und Dennis waren einkaufen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Guten Appetit, Dennis. Danke. Lass dir schmecken. Ja. Ist das Schweinefleisch? Ja. Lecker. Medium. Der IKEA-Zettel sagt Proteinbällchen. Ich war ja am Wochenende auf einer Party, waren alle in weiß. Es war so schön. Waren einfach alle in weiß. War es eine Hochzeit? Nee, es waren einfach so schön. KKK-Treffen? Nee, einfach im Garten. Es waren alle weiß angezogen. So schön war das. War so schön. Etwas ungenau. Jetzt werden auch noch Witze erklärt. Elterntreffen. Referenzen erklärt. So schön. Nur so ein paar schöne Menschen. Wo bist du denn gerade, Dennis? Ich bin im IKEA Lichtenberg und werde beim Essen gestört. Hier wird ins Essen gequatscht. Von den Kindern? Von dir. Wir machen jetzt, hast du gerade gesagt, nehmt euch Pommes, das wirst du bereuen. Hast du jetzt, also was machen wir? Jetzt gehen wir gleich hier durch den IKEA und gucken uns mal an, was es hier Neues gibt. Ja. Und dann wird es mal so richtig krasse Bewertungen geben. Stecken. Ja. Auf hier dazwischen zu quatschen die ganze Zeit. Das ist hier Business. Ja, es ist der große IKEA Roundup. So wie das Insektenbekämpfungsmittel von Monsanto. Warum hast du denn überhaupt, da ist einmal so komische Fleisch, also nur so eine hellere Fleischsoße dran und Preiselbeeren, aber zusammengemischt und dazwischen Erbsen. Und warum kommt das in so einer Schüssel jetzt daher? Weil das im Magen eh alles zusammenkommt, dann kannst du auch vorher schon unsortieren. Aber war das nicht früher auf flachen Tellern? Ja, aber so kann die Kasse unterscheiden, was für das Produkt du hast, weil die Handcooler sind billiger. Weil es ist ja woke alles hier mittlerweile. Ich habe heute Mühlen Nürnberger oder so geholt und die waren günstiger. Jetzt habe ich nämlich heute noch gesagt, habe ich gesagt, Frau, beim Einpacken des Kühlschranks, ja, es ist soweit, es ist jetzt billiger als richtiges Fleisch. Ja, die Diktatur dieser Grünen geht jetzt los. Danke, Rudolf Habeck. Stell dir vor, der würde Rudolf heißen. Meinst du, der würde sich dann auch irgendwann im Whirlpool ablichten lassen? Von der Bunten. Ja. Aber dann immerhin würde er dann nochmal SPD-Vorsitzender werden. Naja, gut. Das kann ich mir bei Robert Habeck mal vorstellen. Wenn das mit der Schriftstellerkarriere nicht klappt. So. Trinken wir gleich noch Glöck? Wie ein Glöck, meinst du? Ja, das finde ich ist hier, man kann sich ja, wir sind hier gerade in der IKEA Family Lounge. Und wir haben uns hier gerade so ein kostenfreies Getränk, habe ich mir zum Beispiel geholt. Es wäre doch eigentlich schön, wenn es hier auch so einen Glöckbrunnen gäbe. Und ich durfte Cola. Du kannst um diesem Weihnachtsbuffet gehen, was sie hier adressieren. Ja, und zwar am 15. im Schweden-Restaurant kann man für 19 Euro pro Person, das ist aber der Family-Preis, ne, kann man hier Julbrot machen. Ja, das ist halt mal schwedische Weihnachten. Sprich mal bitte mit vollem Mund. Nein. Das ist besser. Schwedische Weihnachten, das heißt, es gibt die üblichen IKEA-Sachen und ich glaube Lebkuchen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen. Ja, ansonsten ist morgen der dritte Advent, glaube ich. Wirklich? Tag der Aufnahme. Morgen ist der dritte. Ist der dritte Advent morgen? Nein, morgen ist der zweite. Das ist der dritte Advent. Ja, muss ja. Ist ja bald schon Weihnachten. Und wir machen jetzt so ein bisschen, wir machen mal die Sachen heute. Bald schon Weihnachten? Die wir schon immer vormachen. Dezember, ja. Was passiert denn überhaupt? Der zehnte, Dennis. Oh, der zehnte. Was passiert denn jetzt heute noch? Guck mal, wir gehen mittlerweile dement. Ikea, wir machen noch Schwedenshop. Mhm. Wir fahren zu Teddy. Ja. Da freut Dennis sich schon sehr drauf, denn ich habe einen Teddy entdeckt. Gibt es noch Plastikgeschirr? Aha. Den habe ich entdeckt. Ich war zuerst damit. In der Bude. Und dann fahren wir zu Kaufland, würde ich sagen. Ja. Das klingt nach dem Plan. Sonst noch irgendwas? Nö. Du, dann guten Appetit, Dennis. Danke. Wir sind jetzt im Circular Hub. In der Fundgrube. Circular Hub. Fundgrube. Circular Hub. Ja, die haben das jetzt umbenannt. Und ist auch jetzt grün. Ist jetzt grün? Ist immer noch die ganze Sperrholzoptik dieselbe. Und es sind immer noch Möbel, die teilweise aufgebaut sind, grundsätzlich immer zerkratzt. Hier. Und es fehlt ein Teil. Innenhop, 40% Rabatt. Die Schublade ist scheiße. Das Beste aber immer noch, das haben sie immer noch behalten in dem Circular Hub, ja, ist hinten die Schrauben auf Kilo-Tüte, die du zusammenstellen kannst. Wollen wir da hin? Lass mal hin. Ja. Was gibt's hier Schönes? Es gibt natürlich Annette, der Klassiker, die Queen-Serie. Song gesandt. Man hat immer das Gefühl, alles klappert hier. Na, guck mal hier. Das ist, glaube ich, schon mal stand schon mal bei jemandem. Ja, zu natürlich. Und Ikea ist so gruselig, nimmt die Scheiße auch wieder zurück immer. Und dann geht's. Hier ist das Blendengefängnis. Hier sind einfach ganz viele Blenden. Aber Lügen, Dennis, hier gibt's keine Schrauben. Doch, die sind da hinten. Kilo. Da, große, kleine Tüte 1 Euro, große Tüte 4 Euro. Die Tüte muss geschlossen sein. Und so kannst du dann hier jetzt eine Tüte nehmen und kannst dir dann hier so, du kannst halt anfangen. Oh, das ist ja sehr traurig. Da gibt's auch Besteck, da gibt's Besteck, guck mal. Es gab mal früher Schrauben hier. Guck mal, es ist leer. Das ist ja traurig. Alles weggekauft. Metall ist teuer, Dennis. Meinst du, von Scraps? Das stimmt, bei einem Euro die Tüte kannst du das richtig voll machen mit Schrauben. Dann kannst du sicher 2 Euro wieder rausholen. Ich habe keine Ahnung von den Schrottpreisen. Ich auch nicht. 10 Gruppen, Muster und Menschen. Ich möchte hier nicht sein. Da gehen wir mal weiter. Ich will in den Schwedenshop. So, Moab. Herzlich willkommen in Pankow. Herzlich willkommen auf dem Parkdeck des Neumann-Forums. Warum heißt es Neumann-Forum? Weil es in der Neumannstraße ist. Warum heißt die Neumannstraße Neumannstraße? Weil hier das Neumann-Forum ist. Ach so. Das ist ein sehr eleganter, betonierter Parkplatz mit einem Metallgerüst und auf der zweiten, dritten Ebene ist noch mehr Parkplätze. Wir gehen gleich auch noch rein, da gibt es einen Rewe, da war ich noch nie drin. Oh. Wir müssen nochmal anschließen, weil wir aus dem Ikea, wir sind rausgeworfen worden, passiert manchmal. Das Bistro ist ja umgebaut worden voran. Und ja. Da sind jetzt mit Nummern und so. Die haben jetzt diese Automaten wie McDonald's. Ja, ganz schlimm. Aber halt in Ikea, das heißt, alles sieht ein bisschen billiger aus. Und musst du selber noch zusammenbauen, das Terminal. Und die Leute sind nicht damit zurechtgekommen. Die standen sehr fragend darum. Ja, es ist auch wenig Platz für die Warteflächen. Also es wäre deutlich effizienter gewesen, eine Warteschlange zu machen wie früher. Weil dann hättest du quasi über so eine Schlange, über so 4 Reihen nebeneinander, hättest du einfach das Doppelte an Menschen da platzieren können. Und es wäre deutlich effizienter gewesen. Und es gibt offenbar keine Süßigkeiten mehr zum selber befüllen. Nö. Warum? Gibt's nicht. Weil es ja böse und gemein und überhaupt Zucker. So sollst du dich ja gesund ernähren, fette Schwein. Und es gibt keine... Und es gibt, die verkaufen nur noch Eigenmarke Knäckebrot. Ja, und nur kleines Knäckebrot. Ja, alles das wollen wir nicht. Wir wollen ein riesengroßes Knäckebrot. Genau. Werden wir gleich, glaube ich, auch nicht bei Rewe kriegen. Ich wüsste nicht, wo wir es kriegen. Das müsste ich auch nochmal rausfinden. Und das weißt du, das Schlimmste, was wir fast noch nicht erwähnt haben, was? Im Restaurant. Das Getränk kostet jetzt 1,75. Ja. Nicht mal einen Euro. Aber man kann sich ja auch den Becher holen mit der IKEA Family Card. Und das mache ich nicht, ich bin ehrlich. Und dann ich bin Cola, eine ehrliche Seele. Cola zapfen. Hast du irgendwelche Möbel gesehen, die dich gecatcht haben? Gibt's was Neues bei IKEA? Na, wir sahen ja unsere Dreier-Ohrensessel, der war sehr bequem, wir saßen mal drin. Sehr gut. Ja. Ich habe mich für die höhenverstellbaren Tische entschieden und es gab eine Küche, die nochmal mich überzeugt hat, wie ich meine Küche gerne hätte. Ja, fand ich auch eine sehr gute Idee. Wir beschreiben jetzt aber nicht wie, weil es wäre noch schöner. Genau. Und hast du irgendwas gesehen? Du willst auf irgendwas hinaus, oder? Nee, ich wollte es einfach nur wissen. Okay. Ich überlege tatsächlich auch wegen einer Küche, ja, sagen wir mal so. Aber ich finde da keine, ich habe da keine richtige Idee. Werde ich auch nochmal brauchen. Ich habe auch ansonsten keine Sachen gesehen, die mich komplett aus den Socken gehauen hätten. Was wir verpasst haben, weil wir ein bisschen an der Stelle durchgehetzt sind, ist den Gaming-Tisch mit dem Gaming-Sessel und so. Gaming-Sessel? Ja, der IKEA verkauft jetzt auch so Gaming-Stühle und Sessel. Und es gibt einen Gaming-Tisch und alles so. Es gibt so eine Gaming-Ecke bei IKEA jetzt. Okay. Es riecht auch ein bisschen schränk. Das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Weil Gamer sich nicht duschen. Hab ich gerade erzählt, dass ich gerade den Drachenlord-Podcast höre? Also den von... Hast du? Und ich habe dir gesagt, dass ich mich nicht beschäftigen werde mit Hobbys von faschoiden Abiturienten. Nee, darum geht's gar nicht. Es wird nachgezeichnet, was da aber passiert ist. Weil ich habe dieses Internetphänomen nie richtig mitbekommen, weil ich mir das nicht, weder habe ich mir angeguckt, was er gemacht hat, noch habe ich mir diese ganze Hate-Scheiße da gegeben. Also wusste ich immer nur so halbwegs, was da passiert ist. Ich kenne Leute, mir sind Leute bekannt, die auf der Couchan-Plattform unterwegs waren. Das ist ja eine Ecke, wo das alles noch herkommt. Ja. Und ich habe das sehr wohl mitbekommen, habe mich sehr bewusst entschieden, dass ich da nicht mitmache und dass das eklig finde. Ja. Und das überraschte schnell und deshalb bin ich sehr stolz auf mich. Ja, ist auch gut, ist auch richtig eklig. Aber der Podcast, Cui Bono, die haben ja auch eine sechsteilige Serie, glaube ich, gemacht über Ken Jebsen vor ein, zwei Jahren. Und die machen halt jetzt... Willkommen in Weißensee. Ich glaube, es ist in Bangkok. Ist es in Bangkok? Schreibt es in die Kommis. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Das schneiden wir raus wahrscheinlich, aber ich finde es gerade sehr interessant, die zu beobachten. Die nächste Generation. Die letzte Generation. So, okay. Vielleicht kann man das gut zusammenschneiden. Egal. Und das, der Podcast fasst das Phänomen ganz gut zusammen. Sogar die dritte Ausgabe, jetzt ist die vierte irgendwie, glaube ich, gestern erschienen oder vorgestern oder so. Und die dritte Ausgabe war total cool, weil das so eine Meta-Folge war. Die habe ich dir sehr ans Herz gelegt. Da habe ich gesagt, dass ich mich mehr anhören werde. Da ging es nämlich nur um, da ging es gar nicht um Drachenlord, sondern da ging es um Leute, die völlig normal sind, aber in die Öffentlichkeit kommen, so wie es auf YouTube ist und wie sie, wo das herkam. Ja. Das ist eine schöne Folge, die sich auch mit Big Brother auseinandersetzt und Anja Rützel ist zu Gast und hat mitproduziert und das hört man. Sehr cool, okay. So. Wir gehen zu den Teddy rein. Jetzt gehen wir zu Teddy. Eine Sozialstudie. Da gibt es, so viel schon mal, habe ich vorhin schon gesagt? Ja. Auf Tape? Glaube ich ja. Vielleicht. Habe ich. Da gibt es noch Plastikgeschirr. Ja, ein Weg. Was willst du damit aufhören? So. Jetzt waren wir bei Teddy gewesen. Heißt es nicht Teddy? Teddy? Teddy? Ich würde sagen Teddy. Teddy hieß es, glaube ich, wenn es mit Doppel-D geschrieben wird. Ach so, ja. Also nach deutscher also Ausspracheregelung. Ja. Nee, wir waren bei Teddy und wir sahen ganz viel Plastik-Einwegzeug. Also so Becher, so Schüsseln. Wir sahen auch so Teller mit so zwei Kammern. Alles Plastik. Alles Einweg. Und host illegal vermutlich. Aber wir haben, was wir nicht gefunden haben, waren die Mentholzigaretten und die 100-Watt-Glühbirnen. Die waren irgendwo versteckt. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier einen guten Stash mitgenommen. Ja, definitiv. Das wird jetzt eingelagert. Wie gesagt, ich habe das Mentholzigarettenerbe von Helmut Schmidt habe ich ja auch in der Auktion mir geholt aus dem Erbe. Ist das nicht bei Zoll-Auktionen verkauft worden? Ja, glaube ich. Was es nicht gab, waren tatsächlich Plastikstrohhalme. Was sie aber hatten, waren so 20 Plastik-Mehrwegstrohhalme für 1 Euro. Ja, aber etwas dickeres Plastik. Etwas dickeres Plastik. 20 Stück für 1 Euro, das ist Einweg. Aber es steht Mehrweg drauf. Ja, aber es ist Einweg. Und wir haben Sachen gekauft, wir haben Preise gekauft für die Weihnachtsfeier. Ja. Es wird ein Quiz geben. Mit Geld gewinnen. Mit Geld gewinnen. Genau. Mit Geld. Und es gibt ja auch einen Trostpreis. Es gibt auch einen Trostpreis, ja. Ja. Wie hat dir der Teddy denn gefallen? Der ist ganz schön groß, ne? Der ist riesig und ziemlich gut sortiert und sehr gut aufgeräumt. Ich kenne andere Teddys aus meinem Leben, die sind weniger gut sortiert und weniger gut aufgeräumt. Und ich war einfach sehr beeindruckt, gerade aus der Partyausstattung. War sehr gut. Und das ist, glaube ich, das werde ich mir merken, falls ich mal sowas brauche, dann gehe ich dorthin. Also in wie vielen Läden warst du jetzt schon mit mir in Pankow und wie häufig hast du gesagt, meine Güte, sowas habe ich bei mir nicht? Mehrfach schon. Ja. Und wir fahren gleich wieder in den nächsten Laden. Und jetzt fahren wir gleich wohin? In Kaufland in Pankow. Und ist der gut? Ja, der ist leider gut. Ja, dann halt doch mal fest hier und ich starte mal den Motor und jetzt geht's auf die lange Reise von mir zu Hause zu Kaufland. Genau. Aus Datenschutzgründen verraten wir nicht, wo das ist. Genau. Also Renke wohnt in der Straße und der Kaufland, das verraten wir nicht, weil Datenschutz. Erstmal muss ich das Fenster runter machen, weil es mir ein bisschen zu warm ist im Auto. Dass der Knopf nicht rot ist, ist schon eine verpasste Chance. Hier ist doch gar kein Knopf, wovon redest du? Was für einen Knopf soll man denn drücken? Hast du gesehen, dass hier schöne Autos stehen, Dennis? Hier gibt es viele Busse. Hier rechts hinter dir ist ein Daimler, ein alter Daimler, kein Mercedes. Ja, weil deine Nachbarn so viel Geld haben. Und ein Porsche steht hier auch wieder seit neuestem. Ja, Vanlife, Porsche Life, Arschloch Life. Und im Sommer steht hier auch immer so eine Corvette. Die ist aber halt nur im Sommer zugelassen. Aber was willst du mit der im Winter? Ja, du wohnst echt in so einem reichen Ghetto hier. Aber das sind nicht Nachbarn. Dabei ist das der schlechte Teil von Pankow. Das sind aber nicht Nachbarn von mir, weil in der Garage stehen nicht nur Autos von Nachbarn, sondern auch von Leuten, die extern sind. Die zahlen dann auch ein bisschen mehr für den Parkplatz. Also okay. Ja. Verstehe. Boah, was ist das denn, ey? So, die düsen jetzt bis nach Pankow und dann melden wir uns gleich irgendwann mal wieder. Nee, die ganze Fahrt, ich habe nichts zu erzählen. Zum Kaufland. Nee, doch klar. Guck dir mal die Spritpreise an, Dennis. Hier ist ja direkt eine Tankstelle, wo wir jetzt aus Datenschutzgründen nicht sagen können, was für eine Tankstelle das ist. Die Farbe ist aber blau. 1,62. Ja, 1,62,9 für Super E10. Ja. Ich tanke ja nur E10. Weil das Leute aufregt, die meinen, dass ihr Motor das nicht vertragen könnte. Aus Trotz. So, ich mache generell viele nur aus Trotz und um Leute zu triggern. Warst du schon mal im Eat Point? Nein. Warum nicht? Sieht auch ganz einladend aus. Der hieß, ich weiß gar nicht, ob der immer schon Eat Point hieß, der ist aber irgendwie erneuert worden. Und ich war hier vor Jahren, bin ich mal spazieren gegangen mit einem Kumpel. Und er hat sich da einen Döner geholt. Ich dachte, nee, hol dir da keinen Döner, das sieht scheiße aus. Und er hat sich einen Döner geholt und was war? Lebensmittelvergiftung? Nee, war scheiße. Hat einfach scheiße gemacht. Ach so. Ja. Wie sieht man schon von außen. Da müsste Frank Rosin mal hin. Weißt du, wo Frank Rosin war? Nee. Hier rechts runter. Ach. Die breite Straße hier rechts runter. Und dann noch ein bisschen weiter als Ossietzky-Straße, also da, wo es zum Schlosspark geht. Und dann auf der linken Seite, da war so ein Sandwich-Laden. Da war der mal in der Pandemie. Ah. Ja. Und der hat es aber nicht überlebt. Oh. Ja. War die Sandwiches gut? Ich war nie da. Ah. Ich hab die, als die Folge auf YouTube veröffentlicht wurde, gab es den, glaube ich, schon nicht mehr. Oh. Und das habe ich dann gesehen. Hab gedacht, es gibt ja auch, gab es bei dir auch mal was in der Nähe? Das weiß ich nicht. Ich gucke nicht Frank Rosin. Warum? Weil ich keine Zeit habe. Das ist völliger Quatsch. Du guckst so viel Scheiße. Ich gucke tatsächlich serientechnisch gerade gar nicht so viel. Das ist doch keine Serie, Dennis. Aber auch so nicht viel Fernsehen. Ist doch nicht viel. Ist doch YouTube. Ja, aber auch YouTube gucke ich nicht so viel. Achtung, Autofahrer ärgern. Immer wenn es gelb wird, direkt bremsen. Immer wenn es, sobald es von grün auf gelb umspringt, direkt bremsen. Damit die nicht mehr über dunkelgelb oder schon rot rüberfahren können hinter einem. Aber Kolonne, steht doch so in der STVO, Kolonne. Das ist richtig geil. Also ich werde so häufig angehobt. Und das macht mir Spaß, Leute so zu quälen. Rechthaberisch zu sein und dafür dann angemoppert zu werden. Ich denke mir so, wieso? Was ist das? Ist es gelb? Ist es denn, ich soll jetzt anhalten? Soll ich meine Führerschein fragen? Was sollen sie tun? Ja, wie sieht es überhaupt aus? Bremsen oder zügig abbremsen? Wie ist denn das? Gib doch mal ein Update, Dennis. Jetzt habe ich schon illegalerweise hier veröffentlicht, dass du einen Führerschein machst. Wie sieht's denn aus? Ich muss doch die theoretische Prüfung machen. Ich muss dafür lernen. Ich habe noch irgendwie 700 Fragen vor mir, die ich einmal gesehen haben muss. So. Du hast aber die Theorie-Stunden hast du schon abgehakt. Ja, die habe ich abgehakt, genau. Okay. Und jetzt. Und habe alles vergessen bereits. Jetzt musst du nur lernen und ja. Dann musst du dich da anmelden. Nein, ich muss mich nur anmelden. Ich kann zur Öffnungszeiten des Dekra-Centers kann ich da einfach immer hingehen. Moderne Zeiten. Des Dekra-Centers. In Hohenschönhausen. Dekra in Hohenschönhausen. Ein uns beiden persönlich bekannter Bundesbeamter. Nenn jetzt keinen Namen. Ja. Da muss ja auch immer vor Verbeamtung wird ja so eine Untersuchung gemacht. So von wegen, ne, können wir jetzt nicht. Beamten-TÜV. Wenn du komplett auseinanderfällst, dann wirst du nicht verbeamtet, weil sonst kostest du zu viel. Und der ist bei der Dekra untersucht worden. Beamten-TÜV bei der Dekra? Wie so ein Auto. Naja. Wer kauft eigentlich bei Medimax ein? Ich war da einmal und bin verarscht worden. Ja, siehst du, genau. Das ist immer das, was ich mir damit verbinde. Dass diese... Ich habe mir da mal Earpods gekauft. Rathauscenter. Und hochfahren? Ich soll eins hochfahren, ne? Weiß ich nicht. Ja, ich fahre eins hoch. Auf P2? Ja. Oh Gott, ist das steil. Boah, hätte ich Angst, hier hochzufahren. Da musst du auch Gas geben. Das hat doch alles geklappt, denn es war angekommen. Nachtausgang. Außerdem sind wir zusammen durchs Allgäu gefahren mit der Karre. Da hast du auch nicht irgendwie bei jedem zweiten Gipfel gesagt. So. Aber jetzt bin ich ja Autofahrer und weiß es ja besser. Ach. So, also wie sieht's aus? Du musst es noch machen, aber ist noch nicht so weit. Hast du also, aber ne, das heißt, eine praktische Stunde hattest du noch gar nicht? Nein, hatte ich noch nicht. Warum? Weil die Fahrschule macht das nacheinander. Nicht wie auf dem Dorf. Auf dem Dorf wird es gerne kombiniert gemacht. Bei mir aber nicht, weil ich zu jung war. Also ja. Ich wäre sonst zu früh fertig gewesen. Und das hätte nicht gedurft. So. Nee, ich muss noch und ich will es irgendwann machen. In einem Zug vorwärts einparken. Und dann. Und falsch stehen und dann nicht korrigiert. So macht man das. Meine späteste Deadline ist halt Juni 23, weil dann will ich mit dem Auto runter nach Spanien zur Tour de France. Weil das habe ich versprochen. Aber habt ihr denn schon Auto ausgesucht jetzt? Nee, noch nicht. Ich habe letztens eine alte Ludolf-Folge gesehen, die Ludolfs, und da haben die einen Manta gekauft für 2000 Euro. Ja, aber es ist halt irgendwie 15 Jahre her. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, vor 15 Jahren hätte man jetzt bezahlt so für das Ding mindestens 10. Ja, aber so schlau sind wir nicht. So schlau waren nur die Ludolfs. Die wussten auch schon, dass in Nudeln die Wahrheit steckt. So, und jetzt steigen wir aus und gehen zu Kaufland. War aber eine lange Autofahrt hierher. Hat sich jetzt richtig gelohnt. Hat sich total gelohnt. So, dann bis gleich.